Fritz. Podcast. Blue Moon. Guten Abend. Unsere Nummer ist wie immer die 0331 70 97 110. Ihr seid wie immer eingeladen, anzurufen, euch zu beteiligen. Heute läuft die Sendung allerdings ein bisschen anders. Ich habe einen Experten dabei, allerdings keinen Experten im Studio, der sich mit irgendetwas besonders gut auskennt, was weiß ich, beispielsweise Automobile oder so, sondern mein Experte, das ist der Kollege Max Ulrich. Max Ulrich ist vor einer Woche aufgebrochen auf den Balkan, ist aufgebrochen zum Balkan. Denn über den Balkan, da geht eine der Flüchtlingsrouten, also einer der Wege, den die Flüchtlinge, die dieser Tage so zahlreich in der Bundesrepublik ankommen, benutzen oder zumindest zu benutzen versuchen. Max sitzt in Skopje rum. Ich werde den gleich anrufen, beziehungsweise hoffen wir, dass die Leitung nach Skopje funktioniert. Und dann hatten wir uns gedacht, wir lassen einfach mal Max erzählen, was er so erlebt hat, was er so gesehen hat. Und ich hoffe, dass mir die ein oder andere schlaue Zwischenfrage einfällt. Da ich nicht alle Fragen, die einem einfallen können, im Kopf habe, lade ich euch jetzt schon mal ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 und ja, Fragen parat zu haben, die ihr Max möglicherweise stellen könntet oder Fragen, die ihr Max stellen wollt. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wie immer gibt's am Anfang den Entertainment for the Brain Dead Remix von den Kraftfutter-Mischwerk, ich werde alt. Den Kraftfutter-Mischwerk Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. 0331 70 97 110 lade ich euch ein anzurufen, und zwar um ins Gespräch zu kommen, und zwar mit meinem Kollegen Max Ulrich, der in Skopje sitzt Hallo Max. Hallo. Warum ausgerechnet Skopje? Also ich bin hier vor einer Woche losgefahren. Skopje ist die Hauptstadt von Mazedonien. Das liegt ganz im Süden des Balkans, und habe mich dann Richtung Norden begeben. Das Problem ist, ich musste hier wieder zurück, um mein Mietauto abzugeben, und auch mein Flug zurück geht wieder von hier. Deswegen bin ich heute von Kroatien wieder zurück nach Mazedonien gefahren. Wenn du das Auto nicht hättest zurückgeben müssen, was hättest du dann gemacht? Dann wäre ich vielleicht noch weiter nach Ungarn gefahren. Das liegt nördlich von Kroatien, und wäre von dort zurückgekommen. Warum hast du, wenn du das Auto in Skopje abgeben musst, dann hast du auch in Skopje angefangen. Warum hast du in Skopje angefangen? Na, weil ich mir einfach gedacht habe, ich gehe die Route, die die Flüchtlinge auch gehen, chronologisch von Süden nach Norden, von unten nach oben. Und hier in Mazedonien beginnt diese sogenannte Balkanroute. Also die Flüchtlinge kommen zu über 90% aus Syrien, aus dem Irak und Afghanistan. Und die kommen eben über die Türkei nach Griechenland. Und von Griechenland dann nach Mazedonien, dann geht's weiter nach Serbien, dann nach Kroatien oder Ungarn. Und deswegen habe ich hier im Süden angefangen und mich dann immer weiter nach Norden hochgearbeitet. Wo warst du denn konkret überall? Also am ersten Tag meiner Reise war ich ganz im Süden von Mazedonien in Gevgelija. Das ist ein ganz kleines Nest, was aber ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, weil dort ist eben ein kleines Schlupfloch, wo die Flüchtlinge über die Grenze gehen können von Griechenland aus. Da ist ein großes Flüchtlingslager des UN-Flüchtlingshilfswerks. Wenn du Schlupfloch sagst, muss ich mir das so vorstellen, dass da ein Zaun ist und da ist ein Loch drin? Nein. Naja, es ist so, die mazedonischen Behörden erlauben offiziell niemanden, die Grenze illegal zu übertreten, und an vielen Stellen der Grenze darf man das auch nicht, und da wird man dann auch aufgehalten von den Grenzern, aber in Gevgelija gibt es eben einen Punkt, wo die Behörden sozusagen beide Augen absichtlich zudrücken, die lassen die Leute dort rüberkommen, das ist ein kleiner Trampelpfad, da gehen alle lang, und deswegen ist das ja ein kleines Schlupfloch in der Grenze. Wie viele sind alle, wenn du sagst, da gehen alle lang? Wie viele Menschen sind das so pro Stunde, pro Tag? Als ich in Gevgelija war, war das ein stetiger Strom von Menschen. Also es musst du dir vorstellen, so als würden Leute zu einem Konzert pilgern oder zu einem Fußballspiel. Da liefen permanent Leute über die Grenze. Und man hat mir gesagt, dass, also als ich vor einer Woche da war, kamen am Tag 6.000 Menschen an. Das ändert sich natürlich jeden Tag. Die Leute haben ja keine Eintrittskarten für einen bestimmten Tag gekauft. Ja. Das geht von 1000 Menschen am Tag bis zu 7000, 8000 am Tag. So viele Leute. Und es hört nicht auf. Die sammeln sich in diesem UNHCR-Lager oder gehen die weiter? Genau, ich kann ja mal kurz versuchen zu erklären, wie das so abläuft hier logistisch. Also in Gevgelija gibt es einen kleinen Bahnhof, ein kleines Gleis und da gibt es ein Flüchtlingslager, das ist wirklich im Niemandsland aufgebaut, da darf normalerweise keiner hin, das ist Sperrgebiet. Und dort geht eben dieses Gleis lang, die Flüchtlinge kommen erstmal in dieses Flüchtlingslager, können sich da auch erstmal ausruhen, kriegen was zu essen, kriegen was zu trinken vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Und dann fährt er alle 4-5 Stunden einen Zug einmal quer durch Mazedonien. Für den Zug gibt's natürlich keinen Fahrplan. Man weiß nie, wann ein Zug kommt. Und dann dürfen die Flüchtlinge auf den Zug drauf. Oft sind mehr Flüchtlinge in diesem Lager, als auf den Zug raufpassen. Und dann fahren sie einmal quer durch Mazedonien durch und kommen dann in den Norden an die Grenze zu Serbien, wo sie dann aus den Zügen raus müssen. Dann müssen sie über die grüne Grenze gehen. Offiziell den Grenzübergang dürfen sie nicht überqueren, weil offiziell dürfen sie die Grenze nicht passieren. Aber wie gesagt, die Behörden drücken da beide Augen zu. Und dann gehen sie über die grüne Grenze nach Serbien und da geht's dann weiter. Und zu den Zügen kann ich noch sagen, diese Züge, das ist wirklich das Schlimmste, was ich je an Zügen gesehen habe. Also die sind bestimmt 20, 30 Jahre alt. Die sind total runtergerockt. Also jeder deutsche Bahn-Prime-Kunde wäre hört. Und da müssen dann ganz viele Leute rein und die müssen die Züge auch bezahlen. Es kostet 25 Euro die Fahrt in den Norden pro Person. Wenn man Mazedonier ist und sich für den Zug ein Ticket kaufen würde, würde es nur 5 Euro kosten. Warum kostet das 25 Euro? Das finde ich jetzt bizarr, weil ich kann mir doch einfach auch ein 5-Euro-Ticket kaufen und dann sitze ich da mit dem Ticket und oder kontrollieren die Pässe. Nein, an diesem Bahnsteig, wo die Flüchtlinge einsteigen, an diesem Flüchtlingshilfswerk, da steigt kein Mazedonier zu. Das ist kein regulärer Bahnsteig. Und die müssen dann ein Ticket erwerben, die Leute. Und das kostet eben 25 Euro und das kostet für Mazedonier 5. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es sind auch keine normalen Züge, die sonst so in Mazedonien rumfahren. Es sind, wie gesagt, alte, ausrangierte Züge. Vielleicht will die Bahngesellschaft damit Geld verdienen, vielleicht auch nicht. Das konnte mir niemand so richtig sagen. Fakt ist aber, es ist für Mazedonier billiger. Wer jetzt schlau ist, verlässt das Flüchtlingslager und geht eine Station weiter vor und steigt dann einfach da ein für einen Fünfer. Machen die Leute das? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Um das Flüchtlingslager ist tatsächlich ein Zaun gebaut. Da ist mazedonische Polizei und Militär und die Leute dürfen nicht einfach auf eigene Faust ihre Flucht bestreiten, sondern sie müssen mit diesen Zügen fahren. An manchen Tagen erlauben die Behörden auch, dass sie mit Bussen fahren, mit so Reisebussen. Auch das müssen sie bezahlen. Und es gibt auch findige Taxifahrer, die Fahrten anbieten für ungefähr 35 Euro pro Person. Taxifahren ist in Mazedonien extrem billig. Mhm. Aber im Moment ist es so, dass seit einer Woche die Behörden sagen, alle Flüchtlinge müssen mit dem Zug fahren. Busse und Taxis sind erstmal verboten. Die reichen die Flüchtlinge also durch. Kümmern die sich denn auch um die da? Ja, die kümmern sich insofern, dass sie dem UN-Flüchtlingshilfswerk und anderen Hilfsorganisationen erlauben, denen irgendwie Kleidung, Essen und zu trinken zu geben, aber sie reichen sie durch und das ist auch in allen anderen Ländern so. Zum Beispiel in Mazedonien werden diese Züge eben ganz bewusst an der Hauptstadt Skopje vorbeigeführt und an anderen Städten. Die wollen die Leute hier nicht in den Städten haben, sondern sie wollen sie eben nur auf dieser Zugstrecke, dann bringen sie sie an die Grenze und dann achten Sie auch darauf, dass Sie wirklich in Richtung Serbien gehen und nicht irgendwo anders im Land. Es ist übrigens auch möglich, in Mazedonien Asyl zu beantragen, was aber faktisch totaler Blödsinn ist, weil das Land auch bettelarm ist. Und es haben insgesamt in diesem Jahr 50 Leute in Mazedonien Asyl beantragt, was eine verschwindend geringe Zahl ist. Wäre Mazedonien denn sicher? Wie meinst du sicher? Naja, im Sinne von vielleicht funktionierender Rechtsstaat, keine Übergriffe nachts, kein Krieg, kein, weiß ich nicht. Also nicht, ja, nichts von dem, wovor die Menschen fliehen. Also. Ja, in Mazedonien herrscht kein Krieg, aber Mazedonien ist keine wirkliche Demokratie. Also offiziell ist es eine Demokratie, aber faktisch ist es eine Demokratie, in der Wahlen gefälscht werden, in dem die albanische Minderheit unter Repressalien leiden muss. Es gibt auch eine große Minderheit von Roma hier in Mazedonien, die auch unter extremen Repressalien leiden müssen, die ja auch fliehen. Mhm. Es gibt ja immer diese Geschichten von den Roma vom Balkan und ja, die Balkanländer genau. müssen sichere Herkunftsländer werden und so weiter. Und die fliehen eben auch. Und das ist doch eigentlich total vollkommener Schwachsinn. Für Roma ist doch da kein sicheres Herkunftsland, selbst wenn es zum sicheren Herkunftsland erklärt wird. Also ja, das ist das Problem mit dieser Diskussion um sichere Herkunftsländer. Im Endeffekt sind diese Flüchtlinge vom Balkan zu über 80% Roma. Mhm. Die haben sehr wohl hier in diesen Ländern keine wirkliche Sicherheit. Also du kommst als Roma viel einfacher ins Gefängnis. Wenn du auf der Straße verprügelt wirst oder so, dann kannst du zwar zur Polizei gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dann was machen, ist sehr gering. Und die Roma leben in eigenen Vierteln. Die sind eher, ich würde sagen, fast Slums, also es sind heruntergekommene Häuser. Du kriegst als Roma nicht einfach einen Job, kannst dich zwar bewerben, aber du wirst ihn nicht bekommen. Du kriegst nicht einfach eine Wohnung. Also die Roma hier in Mazedonien und auch in Serbien und in Kroatien und Albanien haben sehr wohl zu leiden und unter staatlichen Repressionen. Und ich kann sehr gut verstehen, ich habe mit einigen gesprochen, dass sie diese Länder hier verlassen wollen. Weil sie sich einfach nicht sicher fühlen. Das heißt, im Prinzip konkurrieren die mazedonischen Roma oder überhaupt die Roma mit den Syrern und Afghanen? Naja, konkurrieren tun die nicht. Also es gibt auch da keine Konflikte untereinander. Jedenfalls habe ich das hier nicht mitbekommen. Die gehen einfach, ich sag mal, die gehen mit diesem Flüchtlingsstrom. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, bei den Roma ist es so, nicht alle bleiben in Deutschland. Viele gehen über den Winter nach Deutschland und kommen dann im Frühjahr wieder zurück, einfach weil es hier unglaublich kalt ist und weil man in diesen provisorischen Hütten, in denen die wohnen, den Winter hier nicht überstehen kann. Und die gehen dann nach Deutschland und kommen dann wieder zurück. Also an alle, die irgendwie Angst haben vor Überfremdung. Es gibt auch tatsächlich Leute, die sozusagen nur zum Winter kommen und da irgendwie das schwarz arbeiten wollen und dann wieder zurückgehen. Das ist ja ohnehin, was sehr viele wollen. Also es gibt ja überhaupt keinen Beleg dafür, dass Grenzen, auch solche Zäune wie Ungarn sie gerade baut, auch nur einen einzigen Flüchtling davon abhalten, über diese Grenze zu kommen. Die USA haben ja irgendwann einen Grenzzaun zu Mexiko gebaut. Und ja. Das hat nichts verhindert. Es sind genauso viele Mexikaner sind über die Grenze gekommen, wie über die Grenze gekommen sind, bevor der Zaun gebaut wurde. Der Unterschied ist nur, dass der Zaun dafür sorgt, dass sie das Land nicht wieder verlassen. Das heißt, die Mexikaner kommen in die USA, um da zu arbeiten und sind früher wieder nach Hause gefahren, wenn sie genug gearbeitet haben. Jetzt ich glaube, mit den Roma wäre es ähnlich, ja. Genau, jetzt haben sie Schiss, dass sie nicht wieder in die USA einreisen können, wenn sie einmal ausreisen, also bleiben sie da. Das gibt, also zumindest alles was es an Forschung, da gibt es jetzt nicht so viel, aber alles, was es an Forschung zu diesem Thema gibt, widerlegt die Wirksamkeit solcher Zäune. Das heißt, was der Orban da zum Beispiel in Ungarn macht, das ist eigentlich Innenpolitik. Also das macht er, um wiedergewählt zu werden, aber nicht absolut, um irgendetwas strukturell zu ändern. Das kann er nicht. Absolut. Dieser Zaun an der ungarischen Grenze ist auch im Moment noch totaler Quatsch, weil es ist schwierig. Du müsstest dir jetzt so ein bisschen eine Landkarte vor Augen vorstellen. Die Ungarn haben im Moment einen Zaun gebaut an der Grenze zu Serbien. Ja. Die Ungarn haben aber auch eine gemeinsame Grenze mit Kroatien. Jetzt machen es die Flüchtlinge einfach so, sie kommen von Serbien nicht direkt nach Ungarn, sondern sie gehen dann erst nach Kroatien und von dort weiter nach Ungarn. Das ist ein Umweg von vielleicht 100 Kilometern und das macht diesen Zaun an der serbischen Grenze total hinfällig. Dieser Zaun ist tatsächlich nur Innenpolitik. Allerdings bauen die Ungarn im Moment auch einen Zaun zur Grenze mit Kroatien. Aber auch der ist nicht komplett durchgehend, sondern es gibt Stellen, wo kein Zaun ist, wo natürlich alle Flüchtlinge langgehen. Aber Viktor Orban hat dann eben schöne Bilder im Fernsehen, dass er Zäune baut und dass er sich kümmert, dass kein Fremder ins Land kommt und wird dann vielleicht wiedergewählt. Wir haben einen Anrufer, das ist der Mehdi, den stelle ich einfach mal rein. Der hat eine Frage, die, glaube ich, jetzt auch schon interessant ist. Hallo Mehdi. Moin. Mehdi, das ist Max. Max, das ist Mehdi. Hallo Max. Hallo. Schieß los, Mehdi. Jo, du hast ja gerade eben das Thema Versorgung angeschnitten, Holger. Jetzt meine Frage, da wollte ich ein bisschen genauer eingehen. wie ist denn die Versorgung sichergestellt? Wenn jetzt die Flüchtlinge da ankommen in diesen Flüchtlingslagern, werden die vorher irgendwie noch ärztlich untersucht? Bekommen die auch genug zu essen und zu trinken? Oder wie läuft das denn eigentlich da ab? Ist vor allen Dingen ganz interessant die Frage, wenn man im Hinterkopf behält, dass das UNHCR mehrere Milliarden Dollar zu wenig hat, um sich um alle Flüchtlinge zu kümmern, um die sie sich kümmern. Was einer der Gründe ist, warum die Leute überhaupt die Lager im Nahen Osten verlassen. Ich würde mal darauf antworten und bitte. Es ist tatsächlich so, es gibt Ärzte in jedem dieser Camps, die über die ganze Flüchtlingsroute verteilt sind, gibt es Ärzte, die sich kümmern, die Leute haben oft total kaputte Füße oder sich den Knöchel verstaucht, weil sie eben viel zu Fuß gehen müssen und es sind kleine Kinder dabei, jetzt wird's kalt, viele haben eine Erkältung. Und die kümmern sich und es gibt auch Essen und zu trinken, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, genug für alle. Und es ist auch so, dass die Leute aus den Nachbarorten tatsächlich vorbeikommen und Essen und zu trinken bringen. Also aus Gevgelia zum Beispiel, diesem kleinen Nest, kam so eine Gruppe von Leuten, die hatten was Warmes gekocht und haben den Leuten das dann gegeben. So verhungern müssen die Flüchtlinge Gott sei Dank auf dieser Route im Moment nicht. Aber wenn du jetzt sagst, das UNHCR hat viel zu wenig Geld, was ich jetzt festgestellt habe auf dieser Reise, die leisten hier auf dem Balkan wirklich eine ganz wichtige und großartige Arbeit. Hut ab vor den Leuten, die das machen. Wie viele Menschen sind da in dem Lager? Naja, so jeden Tag sind es so ungefähr 6.000 Leute, aber es kommen halt zum Beispiel vormittags welche an, die dann mit dem Zug fahren und dann kommen nachmittags neue dazu. Permanent im Lager sind immer so ungefähr 1.000 bis 2.000 Leute, aber das ändert sich auch von Tag zu Tag. Wo bist du danach hingefahren? Also ist das jetzt deine erste Station oder deine letzte Station eigentlich? Das ist meine erste Station gewesen. Ja. Ich war da heute nicht nochmal. Ich habe Medi alle Unklarheiten beseitigt, oder? Ja, also meine Frage wurde beantwortet. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank fürs Anrufen. Danke auch. Tschüss. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer, falls ihr anrufen und Max Fragen stellen wollt. Ja, entschuldige. Ey, ihr könnt mir auch zwei Fragen stellen. Ja, natürlich. Das ist ja durchaus möglich. Du hattest eben gesagt, sie versuchen die Städte sauber zu halten. Funktioniert das? Ja, das funktioniert bis auf Belgrad, die Hauptstadt von Serbien. Dort kampieren tatsächlich einige Flüchtlinge, so 400, 500 Leute derzeit in einem Park an einem Busbahnhof. Das ist wie in Athen, ja. Ja, genau, weil die eben entweder kein Geld haben für die Weiterreise oder weil sie Angst haben vor der Weiterreise. Im Moment geht das Gerücht rum, dass wenn man nach Ungarn reist, auch über Kroatien, dass die Ungarn dann Fingerabdrücke registrieren. Mhm. Und jetzt ist es ja so, wenn du einmal in einem EU-Land dich registriert hast, dann musst du dort Asyl beantragen. Ja. Zum Beispiel die Flüchtlinge, die in Italien ankommen, dürfen ja offiziell auch nicht in Deutschland Asyl beantragen. Und deswegen haben die Flüchtlinge Italien reicht dir doch eigentlich auch einfach nur noch durch nach Österreich, oder? Genau. Ja. Genau, aber die machen das so, die Leute werden nicht registriert. Mhm. Und wenn sie aber registriert sind per Fingerabdruck und in so einer Computerkartei landen, dann wissen die deutschen Behörden, aha, derjenige war also schon mal in Italien oder in Ungarn, dann muss er auch da Asyl beantragen. Mhm. Und davor haben die Flüchtlinge Angst, weil, wie du ja schon gesagt hast, Viktor Orban und seine Regierung sind jetzt nicht gerade die ausländerfreundlichsten Leute in Europa und niemand dieser Flüchtlinge möchte in Ungarn Asyl beantragen. Also die Leute wollen nach Österreich, nach Deutschland, viele wollen nach Skandinavien, aber nach Ungarn möchte eigentlich niemand. Österreich, Deutschland, Skandinavien, gibt es noch irgendwelche Traumziele, die haben? Tatsächlich ist, das hängt immer extrem von den Familienverhältnissen ab. Also fast alle, mit denen ich gesprochen habe, haben noch jemand anderen aus der Familie, der auf der Flucht ist oder der schon irgendwo ist. Und viele sagen dann, mein Bruder wohnt in London, zu dem werde ich gehen. Oder mein Bruder wohnt in Stockholm, da werde ich hingehen. Ich glaube, genauso wird es mir auch gehen. Wenn ich Deutschland verlassen müsste, würde ich auch erstmal gucken, in welchem Land ist irgendjemand, den ich kenne, weil niemand will irgendwo ankommen, ohne die Sprache zu sprechen, ohne irgendeinen Fixpunkt zu haben. Und es hat oft damit zu tun, ob sie irgendwo jemanden kennen. Wenn sie niemanden kennen, dann sind tatsächlich die Ziele, die oft genannt werden, Deutschland, Österreich oder Schweden. Was für Gerüchte gehen denn da überhaupt so rum, weil du gerade von Gerüchten sprachst? Das ist ja bestimmt auch ganz spannend. Naja, es ist tatsächlich so, dass diese Routen sich jeden Tag ändern. Also je nachdem, ob jetzt zum Beispiel die Ungarn ihre Grenze gerade komplett dicht machen. Die Kroaten haben auch schon mal ihre Grenze zu Serbien geschlossen. Die Serben schließen gelegentlich auch ihre Grenze zu Mazedonien. Also diese kleinen Länder, die alle so nebeneinander liegen, die machen so ein bisschen willkürlich mal die Grenzen zu und mal auf. Und das sind auch immer so die Gerüchte. Also wo können wir jetzt eigentlich gerade lang? Wo müssen wir hin? Die Flüchtlinge können sich natürlich darüber auch schlecht informieren, weil sie die Landessprache hier nicht sprechen, weil sie oft sehr schlecht Englisch sprechen. Also das wichtigste Mittel ist tatsächlich das Telefon. Mhm. Nun ist es aber so, sie haben selten Strom für diese Telefone, sie haben selten Internet. Ich habe zum Beispiel ganz oft mein Telefon dann einfach, da kann man ja dann so einen WLAN-Hotspot einrichten. Ja. Und habe dann den Flüchtlingen meinen WLAN zur Verfügung gestellt. Und dann war es tatsächlich immer so, sobald die sich eingewählt haben, kriegten die 30 Nachrichten auf Facebook und WhatsApp von Freunden und Verwandten, die auch gerade irgendwo auf der Flucht sind oder woanders oder noch zu Hause sind, die einfach wissen wollten, wie geht's euch, wo seid ihr jetzt, können wir euch irgendwie helfen? Und natürlich machen sich dann, wenn man so schlechte Kommunikation nach außen hat, auch irgendwie Gerüchte breit über Länder, die Grenze auf- oder zumachen. Wie ist die Stimmung unter den Flüchtlingen da in Jevgelia? Oder auch in, ich war ja auch in anderen solchen Flüchtlingslagern entlang dieser Route, die Stimmung ist eigentlich überall gleich. Also einerseits sind die Leute so ein bisschen optimistisch und auch tatenfroh, dass sie jetzt auf dieser Route sind, dass sie erstmal ihre Heimatländer verlassen konnten. Weil du musst dir vorstellen, die meisten haben vor einer Woche noch in Damaskus oder in Aleppo oder in Kunduz gelebt, wo du jeden Tag damit rechnen musst, ums Leben zu kommen. Und wenn sie jetzt auf diesem Weg nach Europa sind, sind sie eher so, wir schaffen das, wir kommen weiter und wir haben es bis hierhin gepackt. Und von daher ist die Stimmung optimistisch. Bei uns in Deutschland gibt es ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ja, die Flüchtlinge untereinander, die hauen sich alle die Köpfe ein, weil die so aus verschiedenen Kulturen kommen und so. Das konnte ich nicht feststellen in den Flüchtlingslagern. Da sind alle miteinander sehr friedlich umgegangen. Also Afghanen, Syrer, Irakis, Christen aus Syrien, Moslems aus Syrien. Alle haben miteinander irgendwie so ein Agreement. Wir sind alle gemeinsam auf der Flucht. Wir helfen uns und wir streiten uns nicht. Ja, es gibt halt, also in Deutschland gibt es halt immer mal wieder eine Schlägerei in irgendwie so einem Heim. Aber das finde ich jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, wenn du 1000 Leute auf einen Raum packst, die einander nicht verstehen, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich glaube, wenn du Bayern und Berliner in einen Raum packst, 1000 davon, dann werden die sich auch irgendwann aufs Maul hauen. Also von daher finde ich das jetzt gar nicht so verwunderlich. Ja, und ich glaube auch, die Leute kommen ja in Deutschland dann an und denken eigentlich, sie haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt am Ziel und dann müssen sie in so einer Flüchtlingsunterkunft wohnen, wo sie total zusammengepfercht auf engen Raum sind. Und dann macht sich, glaube ich, auch so eine Frustration, so eine Stimmung breit, so ein Frust breit. So, verdammt, jetzt habe ich es bisher geschafft und jetzt sitze ich hier in irgendeinem blöden Asylbewerberheim fest und darf nicht arbeiten, darf mir keine eigene Wohnung nehmen. Es ist genau wie in diesen ganzen Flüchtlingslagern in der Türkei oder in Griechenland, Mazedonien. Warum geht es jetzt nicht weiter? Und dass sich dann Frust aufbaut und die Leute in Streit geraten, ist, glaube ich, vollkommen normal. Und es ist halt nicht wie in den Lagern, in denen sie bisher waren, sondern das waren Durchgänge. Jetzt sind sie, also Deutschland ist halt eine Sackgasse für diese Menschen. Das ist ja eigentlich ein Riesenproblem. Ja. Ja, ich hoffe, dass es keine Sackgasse bleibt. Also, weil die ich Leute habe nicht fragen das Gefühl, natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, zumindest nicht das Gefühl, dass die Politik hier in Deutschland die Lage im Griff hat. Und auch nicht, ich habe denn das, also es kommt mir nicht so vor, als würden die das in den Griff bekommen. Also ja, die Zivilgesellschaft ist so viel. Eher im Gegenteil, ne? Eher im Gegenteil. Also die machen gerade eine so hysterische Unsinnspolitik, weiß ich nicht, was die wollen, ob die irgendwie diese komischen, ich bin ja kein Nazi, aber Nazis damit zufriedenstellen wollen oder so. Aber eine Lösung sehe ich da nicht. Also ich sehe keine Lösung darin, irgendwelche Gesetze zu verschärfen, sondern ich würde halt erwarten, dass eine Lösung, weiß ich nicht, so aussieht, wie du sagtest, gib den Leuten einen Job und ja. Lass sie ihre eigene Kohle verdienen. Es gibt genug Straßen, die gefegt werden müssen. Weißt du? Ja, das ist ja auch das, was alle wollen. Und es kommt ja auch dazu, ich habe mit ganz vielen Leuten aus Syrien zum Beispiel gesprochen, die extrem gebildet sind, die Universitätsabschlüsse haben, die Doktor sind. Also die wollen gar nicht unbedingt Straßen fegen. Ja? Die wollen ganz normale Jobs machen, die sie, glaube ich, auch machen können. Und ich habe natürlich auch immer ein bisschen zugespitzt gefragt, ey, wenn ihr in Deutschland seid, wollt ihr uns dann alle auf der Tasche liegen? Und die haben gesagt, nein, um Himmels Willen, wir wollen so schnell wie möglich die Sprache lernen. Die ganzen jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wollen unbedingt zur Schule gehen, weil sie ihre Schule in Syrien abbrechen mussten, weil da eine Bombe drauf gefallen ist. Und die Erwachsenen haben gesagt, wir wollen arbeiten, wir wollen uns eine eigene Wohnung nehmen, aber die wollen wir gefälligst auch von unserem eigenen Lohn bezahlen. Ja, sowas hatte ich auch. Ich war kürzlich eine Woche in Athen und habe da auch mit Flüchtlingen gesprochen und die wenigen, die Englisch konnten, das ist auch echt ein Problem. Also es waren Afghanen, in die ich da reingestolpert bin und die wenigen, die Englisch konnten, haben halt auch gesagt, der eine sagt halt, I want to improve, but I cannot improve when there's no security. Also ich will einfach nur Sicherheit, damit ich aus mir was machen kann. Das ist schon sehr faszinierend. Ja, ich hab auch gestern mit einem Afghanen, Emir, gesprochen in Kroatien in einem Flüchtlingslager. Und er hat mir gesagt, jeder Mensch hat ganz, ganz einfache Rechte. Und zwar Sicherheit, zur Schule gehen, sauberes Wasser, Strom. Und er war nicht aus Afghanistan, er war aus Syrien. Er hat gesagt, in Syrien bei uns gibt's es nicht mehr. Und deswegen muss ich weg. Ich will einfach nur zur Schule gehen, meinen Abschluss machen und ein einfaches, friedliches Leben haben. Es verlässt ja auch niemand sein Zuhause, wenn es da nicht komplett unerträglich ist. Ja, und ich muss auch sagen, die Leute sind traurig, wenn man sie auf ihre Heimat anspricht, was sie zurückgelassen haben. Sie lassen alles zurück. Also sie sind sehr traurig. Viele haben einfach auch alles verloren, ihre Familie, ihre Freunde. Und niemand geht gerne. Und wenn ich mit ihnen gesprochen habe wie ist das mit bei euch mit Clubs? Was hört ihr für Musik und so? Dann haben sie erzählt von zu Hause, hatten so ein bisschen leuchtende Augen und haben dann aber auch gleichzeitig gesagt, das ist alles nicht mehr da, das ist alles weg. Wir machen kurz Nachrichten, du bleibst in der Leitung und danach sprechen wir einfach weiter. So machen wir das. Okay, bis gleich. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz heute ein bisschen anders. Ich habe eine Dauerleitung nach Skopje, Mazedonien. Da sitzt der Kollege Max Ulrich, der vor einer Woche aufgebrochen ist, sich die Balkanroute anzugucken. Über die Balkanroute kommen die meisten Flüchtlinge, zumindest die, die über den Landweg kommen, die gerade hier in Nordwesteuropa so aufschlagen. Max Ulrich in Skopje in Mazedonien guckt sich an, was die Flüchtlinge da machen, was sie sagen, hat mit vielen geredet und steht euch auch gerne Rede und Antwort unter 0331 70 97 110. Fritz. Blue Moon. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer für Fragen. Fragen an Max Ulrich, der sitzt in Skopje an einer Leitung und war die letzte Woche auf dem Balkan unterwegs und hat sich mit Flüchtlingen beschäftigt. Hallo nochmal, Max. Hallo. Ich stell mal die Felicitas rein, die wollte was wissen. Hallo Felicitas. Hallo. Hallo. Hallo. Ich war auch in Mazedonien unterwegs, allerdings Wann? Im Juli. Und bin auch auf Flüchtlinge gestoßen und die hatten so Papiere ausgestellt bekommen. Also die sind auch von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot und auch erstmal untergegangen und wurden dann rausgefischt und haben eben von der Türkei so Papiere bekommen, die sie bei jeder Grenze abstempeln lassen müssen, um dann im nächsten Land wieder Verkehrsmittel nutzen zu dürfen. So haben sie es mir jedenfalls erklärt. Und ich konnte aber jetzt nicht rausfinden, was das ist, und wollte eben mal wissen, ob du da was weißt. Ja, das weiß ich. Das ist tatsächlich in fast allen Ländern des Balkans so, dass sie sich so Pseudo-Bleiberechtspapiere abholen müssen. Die Papiere erlauben denen dann 4 Tage lang in dem Land zu bleiben und sind sozusagen so eine Art Passersatz, weil viele haben ja keinen Pass oder haben keinen Pass, mit dem sie offiziell einreisen dürften. Also sie müssten eigentlich ein Visum beantragen und deswegen kriegen sie eben diese Papiere als Passersatz. Und genau mit den Papieren müssen sie sich dann überall immer in diesen Reception Center, heißt es offiziell, also diese Auffanglager an den Grenzen, melden. Dann kriegen sie einen Stempel und der besagt dann, okay, du darfst vier Tage lang bleiben und dann musst du das Land aber wieder verlassen haben und ins nächste Land weitergereist sein. Okay, und es ist auch richtig, dass sie sozusagen an der Grenze das erst abstempeln lassen müssen und wenn es diesen Stempel an der Grenze nicht gibt, erstmal laufen müssen zur nächsten Stadt. Das war nämlich da das Problem. Da war irgendwie 40 Grad und kein Stempel in Sicht sozusagen. Woraufhin die dann halt losmarschiert sind, tatsächlich auch mit ihren kleinen Kindern. Das weiß ich nicht genau, weil sich das jeden Tag ändert. Ich weiß zum Beispiel aus Serbien, da ist es so, da muss man sich diesen Stempel nicht abholen. Also vor einer Woche musste man den sich nicht abholen, da war es freiwillig. Jetzt vor zwei Tagen haben die Serben aber zum Beispiel entschieden, es brauchen doch alle Leute einen Stempel. Und das hat zu ziemlichen Problemen geführt, weil erstmal haben sie alle Busse, die in Serbien unterwegs waren, gestoppt und wieder zurück an die mazedonische Grenze geschickt und haben gesagt, ihr müsst euch da diesen Stempel abholen. Und das ist aber auch ein Problem, weil die Polizei dort in diesem kleinen Ort Preševo, heißt der, in Serbien, an der Grenze zu Mazedonien, die können am Tag nur ungefähr 1500 dieser Scheine ausstellen, weil sie einfach zu wenig Leute sind. Es kommen aber jeden Tag 5000 Leute da an. Das heißt, da entsteht dann ein Stau und dann die Leute müssen dann da warten, bis sie ihren komischen Stempel haben und dürfen dann erst weiterreisen. In Mazedonien müssen die Leute auch alle einen Stempel bekommen. Das funktioniert im Moment aber recht schnell in Gevgelija. Und da musste an dem Tag, als ich da war, vor einer Woche, niemand weiter laufen ins nächste Nachbardorf. Okay. Ja, gut. Aber interessant zu wissen, dass das offensichtlich, wann warst du da, vor 2, 3 Wochen? Im Juli, Ende Juli. Dass das da Ende Juli noch so war. Mir haben die auch gesagt, dass diese ganze Organisation sich jetzt erst so über die Monate entwickelt hat. Also da kommen ja seit 6 Monaten sehr viele Flüchtlinge an und diese Balkanländer waren damit am Anfang auch total überfordert. Also die mazedonische Polizei hat auch einmal Flüchtlinge zurückgewiesen und da haben auch 2, 3 Polizisten Flüchtlinge mit dem Schlagstock etwas unsanft zurückgestoßen. Das hat dann hier für einen großen Wirbel gesorgt. Da hieß es dann in der Presse, das könnt ihr nicht machen. Und seitdem sind die etwas entspannter und passen auf, dass sie niemanden verprügeln und haben jetzt mit der Organisation das so weit hinbekommen, dass jeder an der Grenze schnell seinen Stempel bekommt und dann weiterreisen kann. Okay. Gut. Ja, danke. Gerne. Ich bin ein bisschen schlauer. Danke für den Anruf. Ein schönes Wochenende. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wir wollten, also du bist in Skopje vor einer Woche in Skopje angekommen. Wo bist du dann von da aus hingefahren? Ich bin dann in den Norden von Mazedonien gefahren. Ich habe ja gerade gesagt, auf der serbischen Seite gibt es ein kleines Dorf, das heißt Preševo. Mhm. Und auf der anderen Seite der Grenze gibt es ein Dorf, das heißt Tabanovce. Das ist in Mazedonien. Und da kommen eben diese Züge, von denen ich erzählt habe, also die vom Süden in Mazedonien abfahren, im Norden. Und da müssen dann alle Flüchtlinge aussteigen und müssen über einen kleinen Trampelpfad nach Serbien laufen. Der Ort Tabanovce ist ungefähr 2 Kilometer vom offiziellen Grenzübergang entfernt. Also wenn du mit dem Auto von Mazedonien nach Serbien fährst, fährst du über so einen Grenzübergang, wo du deinen Pass zeigst und darfst weiterfahren. Diesen Grenzübergang dürfen die Flüchtlinge nicht benutzen, weil sie ja offiziell die Grenze nicht übertreten dürfen und deswegen müssen sie eben 2 Kilometer weiter links über die grüne Grenze gehen. Da steht auch niemand und passt auf, alle gucken weg und dann kommen sie eben in Serbien an und müssen sich da wieder einen Stempel abholen. Ich versuche das irgendwie nachzuvollziehen, darum verstumme ich zwischenzeitlich mal ein bisschen. Also ich finde das tatsächlich unvorstellbar, einfach irgendwie 1000 Kilometer irgendwie zurückzulegen, um dann praktisch in einem Treck eine grüne Grenze zu überqueren. Was mich auch immer so schockiert hat, ist, dass die Leute oft ja so behandelt werden wie so eine Verschiebemasse. Also dass man jetzt sagt, okay, wir schicken jetzt die ganzen Flüchtlinge zurück oder nee, wir lassen die heute mal nicht durch die Grenze, erst morgen wieder. Oder jetzt müsst ihr mal über Kroatien reisen und nicht über Ungarn. Also das sind ja Menschen, die da auf der Flucht sind. Ja, und aber nicht das irgendwie. Ist, Das ist ja ohnehin die Ware. Genau, aber das ist die Haltung, die ja sehr viele Menschen einnehmen, auch bei uns in der Bundesrepublik sehr viele Menschen einnehmen. Man muss sich nur mal diese ganzen Kommentare auf Facebook angucken, die überall hinterlassen werden. Gehässige, menschenverachtende Einstellung, das ist ja so unterschwellig menschenverachtend. Es ist ja selten offen, ne? Wird ja selten gesagt, so, ja, zünd sie alle an oder irgendwie sowas. Das ist immer so ein bisschen unterschwellige Menschenverachtung. Das funktioniert nur, wenn du die Leute entmenschlichst. Ja, und das kennen wir. Entmenschlichen ist tatsächlich was ganz Gruseliges, was wir vor 70, 80 Jahren in Deutschland hatten. Und das ist auch was mich immer wieder schockiert. Bei mir ist es jetzt so, ich muss ehrlich sagen, bevor ich hierher gefahren bin, hatte ich natürlich auch vor allen Dingen Zahlen im Kopf. Also wie viele Flüchtlinge sind das eigentlich? Wie viele kann Deutschland aufnehmen? Wo ist unsere Grenze? Bla bla bla. Aber jetzt, wo ich mit den Leuten gesprochen habe, wo ich ihnen die Hand gegeben habe, ihnen in die Augen geschaut habe, ich habe Namen immer im Kopf, ich habe eine Geschichte im Kopf, ich weiß genau, der und derjenige hat die und die Familienverhältnisse, jemand hat seine Freundin vor 3 Monaten verloren, hat er mir erzählt, bei einem Raketenangriff, ich weiß, welche Musik die Leute mögen und deswegen denke ich da jetzt auch ganz anders drüber. Also es ging mir genauso. Ich verbinde da eine Geschichte mit. Das ging mir genauso, als ich in Athen war. Vorher war es halt auch, du siehst es halt im Fernsehen, du siehst es in der Zeitung, du hast halt die Zahlen, ne, so ein Bodycount irgendwie. So fühlt sich das ja an. Also ich finde immer, kennst du diesen Effekt, wenn du von irgendwie mal wieder 30 Toten im Irak hörst? Dass das auch nur irgendwie so ein ganz komisch, so eine amorphe Masse ist, aber sonst nichts. Und so ging mir das mit Flüchtlingen bisher auch, dass ich mir dachte, ja krass, ey, oh wow, schlimme Bilder. Und als ich dann in Athen mit denen geredet hatte, da ist das Ganze tatsächlich real geworden und greifbar geworden. Und seitdem denke ich auch, dass auch die man so, also ne, die, ich bin ja kein Nazi, aber Nazis, die gerade unterwegs sind und das Maul überall aufreißen. Ich glaube, dass viele von denen total orientierungslos sind und überhaupt nicht wissen, was sie da faseln. Und wenn sie tatsächlich mal mit Geflüchteten in Berührung kommen würden, sofort mit dem Unsinn aufhören würden. Weil, wie gesagt, dieses Gefasel funktioniert nur, wenn du sie entmenschlichst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist ja leider Gottes so, mittlerweile hat ja fast jeder einen Freund oder einen Onkel oder jemanden im näheren Bekanntenkreis, der genau so redet. Ja. Und ich habe das auch, ich habe auch in der Familie und leider auch im Bekanntenkreis Leute, die immer sagen, ja, diese ganzen Flüchtlinge, die kommen hier nur her, um unsere Arbeit wegzunehmen und um hier uns auf der Tasche zu liegen und wer sollen die alle aufnehmen und so. Und meine Erfahrung ist, die Leute, die so reden, haben überhaupt noch nie Kontakt mit dir Flüchtlingen gehabt. Also die immer so teilweise da, wo die wenigsten Ausländer wohnen, wohnen die meisten Rassisten. Das ist halt irgendwie, das scheint eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das mal jemand wissenschaftlich untersucht hat, aber ich habe die Erfahrung im Bekanntenkreis gemacht. Und das ist natürlich absurd, total bizarr. Aber ich glaube auch, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn man den Leuten wirklich mal die Hand gegeben hat oder mit ihnen geredet hat, das kann man ja auch in Deutschland tun, ne? Da muss man ja gar nicht auf den Balkan für reisen, dann kann man nicht mehr so denken, glaube ich. Ich glaube, dann der menschliche Verstand sträubt sich dann einfach dagegen. Ja. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, es gibt Asylunterkünfte überall in Deutschland, geht da hin und fragt, ob ihr da irgendwie helfen könnt. Mir haben auch ganz viele gesagt, uns würde es einfach reichen, wenn mal jemand kommt und mit uns spricht, weil wir wollen natürlich die Sprache lernen, aber wir sitzen auch den ganzen Tag viel rum und wir sind zur Langeweile gezwungen. Ja, hinter Zäunen. Also, Langeweile hinter Zäunen, ja. Man muss gar nicht immer mit irgendwie großer Hilfe vorbeikommen oder mit irgendeiner Idee. Man kann tatsächlich einfach, glaube ich, in Asylbewerberheime gehen, vielleicht vorher mal anrufen und fragen, ob man sich da irgendwie nur mal 10 Minuten mit ein paar Leuten unterhalten kann. Und ich glaube, wenn man dann so 2, 3 Namen kennt und die Geschichte dahinter, dann hat man sofort ein Bild von einem Menschen im Kopf und nicht mehr von irgendeiner anonymen, entmenschlichten Masse. Ja. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wo warst du? Du warst an der Grenze zu... Ich war an der Grenze zu Serbien dann. Serbien, genau. Da ist es im Endeffekt das gleiche Prozedere, wo überall woanders auch. Die Leute müssen in so einem Lager sich registrieren. Ich finde das Wort Lager übrigens furchtbar. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist nun mal so eine Zeltstadt. Mhm. Und dann fahren sie mit Bussen einmal quer durchs Land in Richtung Kroatien im Moment. Dort steigen sie wieder aus. müssen sie über die grüne Grenze. Dort erwartet sie dann wieder so ein Camp, so ein Zeltlager. Und da müssen sie dann wieder warten, bis Busse kommen. Und dann werden sie weiter Richtung Ungarn gefahren. Da müssen sie dann wieder über die Grenze. Und von Ungarn aus fahren sie dann auch wieder mit Bussen oder Zügen weiter. Bist du eigentlich mit diesen Bussen oder den Zügen mitgefahren oder bist du immer mit deinem Auto dann hinterher? Nein, ich bin nicht mit den Bussen oder Zügen mitgefahren. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich das mache. Ich habe mir aber auch gesagt, es ist ein bisschen auch verlogen, wenn ich jetzt so auch so eine Art Reportage mache. Mhm. Ich mache die Flucht mit und Max ist auf der Flucht und der fühlt das alles so nach, wie sich das anfühlt und so. Ich bin ja als Journalistin gefahren und um mir das anzuschauen und mit den Leuten zu reden und mir ein Bild zu machen. Ich finde es verlogen, so eine Woche mal Flüchtling zu spielen und dann wieder nach Hause nach Berlin in meine beheizte Wohnung zu fahren. Mhm. Und auf meinem großen Fernseher mir die Bilder anzugucken, wie es den Flüchtlingen jetzt so geht. Von daher habe ich mich dagegen entschieden, da in den Zügen mitzufahren oder mal in so ein Zeltlager zu übernachten. Ich habe eine Nacht mit den Flüchtlingen in Belgrad in diesem Park verbracht. Da muss ich aber auch sagen, dass ich da um 2 Uhr nachts gegangen bin, weil sich alle schlafen gelegt haben. Und die haben teilweise in Zelten geschlafen, wo eigentlich 2 Leute reinpassen, waren da drin aber zu 8. Und wenn ich mich da noch mit meinem Fritz-Mikro reingesetzt hätte, hätte es die Sache nicht unbedingt schöner gemacht für die Jungs. Es heißt, dass die Flüchtlingsströme jetzt gerade so anschwellen, weil die natürlich auch genau alle wissen, dass es hier bald Winter ist und dass du dann dich kaum noch durchzuschlagen vermagst. Kannst du das bestätigen? Ja, ich glaube schon. Also es ist einfach so, im Winter ist diese Fluchtroute, glaube ich, unglaublich beschwerlich. Mhm. Diese Zeltstädte sind tatsächlich nur Zelte, da kann man auch nicht drin heizen. Ich habe mit den Leuten vom UN-Flüchtlingshilfswerk gesprochen, was macht ihr, wenn der Winter kommt? Und sie haben die Schultern gezuckt und gesagt, naja, wir hoffen, dass dann nicht mehr so viele Menschen kommen, weil wir können denen hier keine warme Unterkunft bieten. Also wir können denen was Heißes zu essen und Heißes zu trinken geben, aber wir können nicht noch hunderte Zelte aufstellen und da Heizung reinstellen. Das ist einfach logistisch nicht machbar. Und von daher, ja, die haben auch Angst davor, dass es jetzt kalt wird, weil es kann auch auf dem Balkan hier sehr, sehr kalt werden. Bist du auch noch weiter nach Süden gegangen? Also nee, wo kommen die her? Die kommen aus Griechenland oder wo kommen die her? Bulgarien oder Griechenland? Genau, sie kommen aus Griechenland und vorher waren sie in der Türkei meistens. Mhm. Und dann müssen sie eben mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer fahren auf irgendeine der griechischen Inseln. Das heißt, das sind alles so, wie nennt man die denn eigentlich, so Bootsflüchtlinge, die du da auch siehst und triffst? Ja, genau. Okay. Ich dachte, aber die wären über Land gekommen komplett. Ja. Nein, dass der Landweg im Moment zwischen der Türkei und Bulgarien und dann weiter nach Ungarn, da gibt's auch Grenzkontrollen, da dürfen die Leute nicht rüber. Deswegen müssen sie eben von der Türkei nach Griechenland mit dem Boot fahren. Mhm. Diese Überfahrt ist nicht so weit wie zum Beispiel von Libyen nach Italien, wo Klar. immer so unglaublich viele Menschen umkommen. Aber es ist auch eine Strecke, wenn schlechtes Wetter ist, sind riesenhohe Wellen, da gehen auch Boote unter, da sterben auch Leute. Also es ist eine sehr gefährliche Überfahrt und die Leute, die da ankommen im Süden von Mazedonien, bei denen ist die Überfahrt meistens erst 1-2 Tage her und die haben auch nicht gerne darüber gesprochen. So, also weil es war keine schöne Erfahrung. Ich wollte gerade fragen, was erzählen die Leute denn für Geschichten? Von der Flucht erzählen sie eher ganz wenig, weil ich glaube, es ist so ein bisschen ein kleines Trauma. Du hast gerade irgendwas erlebt, was unglaublich anstrengend und strapazierend und schlimm war und willst darüber auch nicht reden. Auch sonst sind die Leute so, dass sie über ihre Lage gerade nicht reden wollen, einfach, ich glaube, aus Scham. Also viele Leute wollen nicht fotografiert werden, wollen nicht gefilmt werden. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil die stecken seit einer Woche in den gleichen Klamotten, konnten sich nicht waschen, konnten sich nicht rasieren. Man riecht es auch, wenn man in diese Zelte reingeht, wo viele Leute mit nassen Klamotten sind. Und die wollen einfach, die sind in einer Lebenssituation, die ihnen unangenehm ist. Ja. Und deswegen ist es auch manchmal schwer, mit ihnen darüber zu sprechen. Und sie erzählen eher Geschichten von zu Hause, also von ihren Heimatländern, warum sie gehen mussten, was da so los war. Zum Beispiel habe ich mit Mohammed und seinem Freund Josef aus Syrien geredet und ihm gesagt, naja, bei uns ist, man kann zum Beispiel abends oder tagsüber gar nichts machen. Also wir verlassen das Haus nicht mehr, weil weil es gibt gar keine Möglichkeit, zum Beispiel abends mal wegzugehen. Clubs oder Bars, da haben sie gelacht und haben gesagt, Clubs in Syria, are you insane? Also bist du verrückt? Sowas haben wir nicht mehr. Die gehen also, wenn sie noch eine Schule haben, gehen sie zur Schule, kommen nach Hause und sitzen den ganzen Tag zu Hause rum und hoffen, dass nicht der islamische Staat kommt, weil sie haben ja auch erzählt, die beiden, Mohammed und Josef, sie kommen aus dem Norden von Syrien und dort ist es gerade so, dass der islamische Staat relativ nah an ihre Heimatdörfer gekommen ist, deswegen mussten sie fliehen, weil sie halt gehört haben, wenn die in ein Dorf kommen, dann werden zum Beispiel alle Christen sofort umgebracht. Wow. Und Josef zum Beispiel, hört man ja vielleicht schon am Namen, Josef, der ist Christ, und hat gesagt, wenn ich geblieben wäre, dann wäre ich jetzt tot. Die kommen meistens alleine, die Jungs, oder? Also es heißt immer, das sind alles Männer und die sind alle kriminell. Was, dass es alles Männer sind, mag stimmen, dass sie alle kriminell sind. Ja, es sind alles kriminelle Männer. Genau, alle, immer, überall. Kennst du einen, kennst du alle. Aber kommen die reisen da Familien richtig? Oder sind das eher, dass da Kinder dabei sind, sind das so Einzelfälle? Ja, nein, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also aus Afghanistan und, eigentlich aus Afghanistan Männer, die auch alleine reisen, und aus dem Irak und aus Syrien kommen ganze Familien. Aus Syrien kommen eigentlich nur Familien. Also, das ist ganz witzig, die Afghanen, die ich in Athen kennengelernt habe, da waren sehr viele Frauen und Kinder dabei auch. Ja, siehst du, man kann das überhaupt nicht allgemein sagen. Es ist bei jeder Person eine unterschiedliche Geschichte. Also zum Beispiel bei Josef und Mohammed ist es so, die haben ihre Familien verloren, einfach weil sie gestorben sind im Bürgerkrieg. Und die beiden sind alleine unterwegs gewesen, weil sie eben keine Familie mehr haben. Dann habe ich Eyad getroffen, der ist 15 und kommt aus Syrien. Der war mit seinen vier Brüdern und seiner Mutter unterwegs. Und naja, die waren halt noch am Leben und sind als Familie gereist. In Syrien ist es im Moment so, dass wirklich ganze Familien alle zusammen fliehen müssen. Sie wollen keinen mehr zurücklassen, weil sie Angst haben, wenn wir jemanden zurücklassen, ist er eventuell tot. Ich kann sagen, dass vor einen Tag, bevor ich in Gevgelia war, ist eine Frau über die Grenze gekommen, die war 102 Jahre alt aus Syrien und die ist im Rollstuhl auf der Flucht. Und die Leute vom UN-Flüchtlingshilfswerk haben auch gesagt, das ist nicht normal. Normalerweise, wir sind ja viel auf der Welt im Einsatz in solchen Flüchtlingslagern. Normalerweise fliehen junge Leute, die so eine gewisse ich würde nicht sagen Abenteuerlust sind, aber die noch ein bisschen von zu Hause eher weggehen, wenn es da schlimm ist. Aber wenn 102-jährige Leute ihre Heimat verlassen, die sie ihr ganzes Leben lang nicht verlassen haben, dann zeigt das eigentlich, wie schlimm das da ist. Wo bist du dann hingefahren? Ich bin dann in Belgrad gewesen, habe da eben mit diesen Jungs, mit Shakif und seinen Freunden aus Afghanistan die Nacht verbracht im Park in Belgrad. Da war ich 2 Tage. Die Situation da ist echt trostlos. Also die sitzen, wie gesagt, zu 8 in einem 2-Mann-Zelt. Es regnet den ganzen Tag, es ist 10 Grad kalt nachts. Es ist wirklich wie ein Festivalgelände, nur ohne Musik und ohne gute Laune und ohne Alkohol. Und also eigentlich ein richtiges Scheißfestival. Und die Leute sitzen da fest. Also bei Shakif zum Beispiel war es so, der hat gesagt, ich habe kein Geld mehr. Ich brauche ungefähr 20 Euro, um weiter nach Kroatien zu kommen. Und ich hoffe jetzt, dass irgendeiner meiner Verwandten, ich habe auch Verwandte im Iran, die mir diese 20 Euro irgendwie per Überweisung an so eine Bank hier schicken, wo ich mir das dann abholen kann, damit ich weiter kann. Ja. Und dann sitzen die Leute eben auch da fest, weil sie Angst haben, dass ihre Fingerabdrücke an der Grenze kontrolliert werden. Dann gibt's unterschiedliche Gründe. Und dann bin ich weiter nach Kroatien gefahren und war dort 2 Tage an der kroatisch-serbischen Grenze auf der kroatischen Seite, also noch weiter im Norden. Wird's da besser oder wird's da immer schlimmer? Ja. Also ich habe jetzt auch wieder so ein Bild im Kopf von, die strömen halt hinterher und irgendwann klumpt es. Ich glaube, es wird Es ist überall ein bisschen das Gleiche. Also natürlich gibt es Unterschiede von der Unterbringung, wie diese Camps sind. Ich muss zum Beispiel auch sagen, die kroatischen Polizisten waren sehr, sehr freundlich zu den Flüchtlingen. Denen zum Beispiel jetzt da auch geregnet und die mussten so eine lange Strecke, die so ein bisschen bergab ging, zu den Bussen gehen. Die war ganz glatt und da sind ganz viele Leute hin. Allen. Und immer sobald jemand gestolpert ist, kamen gleich drei kroatische Polizisten und haben denen aufgeholfen. Die waren so die freundlichsten Polizisten, die ich auf meiner Reise gesehen habe. Aber im Endeffekt, es ist egal, ob du in Kroatien bist, in Serbien oder in Mazedonien, es ist überall das gleiche Bild. Die Leute sind kaputt, sind müde, wissen nicht, wann sie endlich am Ziel sind, wissen auch meist, wo sie jetzt sind, weil wir können mit so Ländern wie Kroatien, Serbien und Mazedonien wahrscheinlich genauso viel anfangen wie du und ich, also ich, bevor ich jetzt hier war. Ja. Und ja, also es ist über das gleiche ähnliche Bild. Na klar, wenn sie in Kroatien sind, dann haben sie, ey, wir haben jetzt der Balkanroute geschafft oder noch mehr. Es kann nicht mehr so weit sein. Die sind dann immer optimistischer, aber dieser Optimismus ist von Anfang an da, weil anders hält man es, glaube ich, nicht. Wir haben es bald geschafft. Das würde bedeuten, Sie wissen, wie weit es ist. Wissen die, du sagtest ja eben, dass sie ein bisschen orientierungslos sind. Haben die eine grobe Vorstellung wenigstens davon, was sie da tun, oder brechen die tatsächlich einfach auf und gucken, wo sie als nächstes ankommen? Ja, sie haben schon eine grobe Vorstellung davon, wo sie ungefähr gerade sind. Also sie haben natürlich auch Landkarten und sehen, wie weit sie es geschafft haben. Aber sie wissen immer nicht, wie lange müssen wir jetzt hier zum Beispiel warten. Also müssen wir jetzt hier in Kroatien in dem UN-Auffanglager müssen wir jetzt hier 2 Stunden auf den Bus warten oder 3 Tage? Und wie geht's denn jetzt weiter? Was ist denn an der nächsten Grenze? Kommen wir da genauso problemlos rüber? Der letzten oder ist dann da ein Zaun? Es ist einfach so, Länder hier relativ willkürlich mal ihre Grenzen öffnen und schließen. Das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Und deswegen, ja, diese Unsicherheit ist so ziemlich das Schlimmste, haben mir die Flüchtlinge immer gesagt, was sie derzeit so haben. Also, dass sie einfach nicht wissen, wie geht's weiter, wann haben wir es endlich hinter uns? Frage von Vincent. Wie sehen die Flüchtlinge ihre Landsleute, die kein Geld für Flucht haben? Das ist ja auch noch so ein Ding. Du brichst ja nicht auf, wenn du mittellos bist. Ein bisschen was musst du ja haben. Also weil du musst halt deine Schleuser bezahlen. Du musst was zu essen haben. Weiß der Geier was. Also ich bin offen gesagt auf diese Frage selber noch nicht gekommen und habe sie niemandem gestellt. Okay. Aber ich habe unter den Flüchtlingen schon eine Solidarität gemerkt. Also zum Beispiel der Shakif, der in Belgrad auf die 20 Euro wartet, um weiterzukommen, der ist mit seinen Freunden unterwegs. Sie sind, wie gesagt, zu 8. Und sie haben gesagt, wir bleiben alle so lange hier, bis wir gemeinsam das Geld haben, um weiterzureisen. Also entweder einer kriegt ganz viel Geld und das wird dann geteilt, oder sie warten halt, bis jeder die 20 Euro zusammen hat. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das alles reiche Leute sind, die da auf der Flucht sind. Also die verbrauchen all ihr Erspartes, verschulden sich. Aber ich meine, es könnte ja so klingen, als ob nur die Reichen können fliehen und sich auf diese Reise machen und die Armen müssen zurückbleiben. Ich glaube, die Leute kratzen einfach wirklich alles zusammen, verkaufen ihren Hausrat, was sie noch haben, leihen sich Geld, kriegen natürlich auch vielleicht Geld von Leuten geschickt, die es schon nach Europa geschafft haben oder die irgendwo in anderen Ländern leben. Shakif zum Beispiel hat, wie gesagt, Verwandte im Iran. Und dann meistern sie das irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Weißt du, ich denke dann immer, wie würde ich das anstellen? Ich glaube, wenn ich unbedingt ein Land verlassen müsste, weil mir sonst der Tod droht, dann würde ich irgendwoher diese Euros auftreiben, um die Reise machen zu können. Shakif war aus Afghanistan, sagst du, ne? Ja, der war aus Afghanistan. Aber genau. Wenn der Verwandte im Iran hat, das ist direkt nebenan, warum ist der denn um Himmels Willen nicht dahin gegangen? Er ist nicht in den Iran gegangen, weil er, weil seine Verwandten ihn da tatsächlich nicht aufnehmen konnten. Also die wohnen wohl auch in einem Haus, was sehr, sehr eng ist. Und er hat gesagt, da kann ich auch nicht bleiben. Und er ist zum Beispiel jemand, unbedingt studieren will. Und er möchte eben lieber in Deutschland studieren und fühlt sich hier sicherer als im Iran. Was ja auch nicht gerade die Vorzeigedemokratie ist. Das ist richtig, aber also ich finde das schon faszinierend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es riskanter ist, im Iran zu leben, als den Weg nach Europa zu versuchen. Also weil da lauert doch an jeder Ecke der Tod, würde ich mir jetzt vorstellen, bevor ich aufbreche. Auf dem Weg nach Europa? Ja. Meinst du? Ja. Ja, ich würde nicht sagen, dass diese Balkanroute lebensgefährlich ist im Moment. Was lebensgefährlich ist, ist tatsächlich dieser Weg übers Mittelmeer. Ja, aber ich glaube, das wissen die Flüchtlinge auch überhaupt nicht, wenn sie sich im Iran oder in Afghanistan oder in Syrien auf den Weg machen. Die wissen nicht, wie beschwerlich diese Reise ist. Sie wissen einfach nur, wir müssen diese Reise wagen, egal wie beschwerlich sie sein wird. Und dann haben sie auch so einen Zweckoptimismus nach dem Motto, wird schon nicht so schlimm sein. Werden wir schon irgendwie hinbekommen. Habe ich das richtig verstanden? Die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun, wenn sie aufbrechen? Die brechen einfach nur auf, weil also alles, was sie wissen, ist, ich muss hier weg. Ja, doch, ich glaube, sie wissen schon, was sie tun und was auf sie zukommt. Es ist auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel Verwandte hast oder Freunde, die schon in Europa sind, die schreiben natürlich über Facebook oder die rufen an und sagen, passt auf, die Flucht ist so und so, die ist gefährlich, macht euch auf das und das gefasst. Aber da werden auch viele Gefahren runtergespielt, weil man einfach den Leuten nicht die Hoffnung nehmen will, dass es irgendwie eine gefährliche, aussichtslose Flucht ist, sondern man sagt dann lieber, ey, kein Problem, mach dich auf den Weg, du wirst es schon irgendwie schaffen. So schwer ist es nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ja. Hast du... Also, genauso ist es auch mit den Vorstellungen der Flüchtlinge zum Beispiel, wie das in Deutschland da wird. Also sie haben nicht so ein realistisches Bild davon, wie es werden wird. Ich wurde immer wieder gefragt, wie lange wird es denn dauern, bis wir in Deutschland dann richtig arbeiten können oder so. Und sie gingen dann immer eher davon aus, die Leute, dass es ein paar Tage dauert und dass sie dann einen Job haben können und sich eine eigene Wohnung bezahlen können. Aber da musste ich immer sagen, sorry Leute, stellt euch darauf ein, dass ihr auch in so einem Flüchtlingscamp untergebracht werdet in einer Sporthalle oder in einem Supermarkt und dass ihr dann ein paar Wochen, vielleicht Monate bleiben müsst. Die Kollegin Ulbricht schickt mir gerade eine Nachricht, da steht drin, Afghanen werden so schlimm diskriminiert im Iran, sie hat mal einen afghanischen Jungen porträtiert, der ist auch aus dem Iran geflohen und hat gesagt, er würde lieber sterben, als weiter im Iran zu leben. Womit die Frage beantwortet wäre, warum ein Afghane nicht einfach nach nebenan über die Grenze geht. Ja. Gut, also darüber habe ich mit Shakif offen gesagt nicht gesprochen. Wir konnten beide nicht so richtig gut Englisch. Das ist immer ein bisschen schwer. Man unterhält eine halbe Stunde und der Informationswert ist so, als würden wir beide uns 5 Minuten unterhalten. Galileo-Doku angeguckt haben. Ja, genau. Welche Fragen hast du denn so gestellt? Bist du so mit so einem Standard-Fragenkatalog gekommen oder hast du dich überraschen lassen? Ja. Nee, also ich hatte mir überlegt, ich habe fast ausschließlich mit jungen Leuten gesprochen, also mit Teenagern oder Leuten, die Anfang 20 sind, also die so alt sind wie ich. Und wegen ich hatte mir überlegt, Zielgruppe unseres Senders und so. Ja, na klar. Okay. Aber ich meine, wir haben ja auch ARD-Kollegen, Korrespondenten, die für den Balkan zuständig sind, die ja auch Beiträge machen und Interviews machen. Aber da geht's ja dann eher allgemein darum, wie geht es den Flüchtlingen allgemein, wie ist die Situation allgemein in ihren Herkunftsländern und wie ist die Situation auf der Flucht allgemein für alle. Und mich hat eher interessiert, wie ist denn das, wenn man mit 14, 15, 16 auf der Flucht ist? Und sind diese Menschen, diese Flüchtlinge, die Teenager, eigentlich genauso Teenager wie bei uns in Deutschland? Also hören sie die gleiche Musik? Was spielen sie für Computerspiele? Wie ist denn das eigentlich mit Verliebtsein in Syrien oder Afghanistan? Geht das oder ist das ein Problem? Max, ich frage dich, wie ist es mit Verliebtsein in Syrien? Geht das oder ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Also zum Beispiel, Joseph hat mir erzählt, wenn du eine Freundin in Syrien hast und ihr Vater ist sehr gläubiger Moslem, also nicht gläubig, sondern sehr streng, sehr radikal, dass es in Syrien durchaus auch gibt. Konservativ nennt man sowas, glaube ich. Ja, er sagte auch, vielleicht ist ihr Vater auch beim Islamischen Staat, man weiß es nicht. Und dann kann es dir passieren, dass er kommt und dir den Kopf abschneidet. Also so hat er es mir wirklich gesagt. Oh. Wenn man sich die falsche aussucht, kann das passieren. Und ansonsten hat er gesagt, also es ist da ganz anders als bei uns. Es ist natürlich überhaupt nicht so frei. Und aber ich habe zum Beispiel auch gestern mit Shoah gesprochen aus Afghanistan. Und der hat mir dann so heimlich erzählt, ja, ich hatte schon mal ein, zwei Freundinnen und wir haben uns sogar geküsst. Und der war 20 und hat so gesprochen wie vielleicht so ein 15-Jähriger, der das erste Mal so einen kleinen Kuss bekommen hat. Und er hat gesagt, es ist überhaupt nicht einfach. Und bei Shoah war es sogar so, der hatte seine Freundin mit auf der Flucht. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, wo steht sie? Kann ich mit ihr reden? Und er hat gesagt, nein, ihre Eltern sind hier. Und wenn die Eltern das rauskriegen, dann schlagen die mich zusammen. Was? Und dann hat er es mir aber gezeigt. Und sie stand so 5 Meter weit weg. Und er hat gesagt, das darf keiner wissen. Wir halten das geheim. Aber auch manchmal während der Flucht ist es uns möglich, dass wir uns so für 5 Minuten ziehen und dann können wir ein bisschen Händchen halten und ein bisschen knutschen, aber das war's. Und ich habe ihm dann gesagt, ey, bei uns in Deutschland, wenn ihr da hinkommen solltet, ist das kein Problem, ihr könnt da zusammen sein, es wird euch niemand dafür bestrafen und ihr könnt auch heiraten, wenn ihr wollt. Und da hat er ganz große Augen bekommen und gelacht und hat gesagt, dann werde ich sie in Deutschland heiraten. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz in der Leitung, die gelegentlich ein wenig gestört ist. Da hängt der Kollege Max Ulrich, der sitzt gerade in Skopje in Mazedonien, vermutlich in einem Hotelzimmer, und hat die letzten 8 Tage auf dem Balkan verbracht und dort Flüchtlinge kennengelernt und deren Geschichten versucht einzusammeln. Du sagtest, du hast mit ihnen über Computerspiele gesprochen. Jetzt ist das Erste, was ich denken würde, dass das Letzte ist, was man haben will, wenn man in Syrien gerade wohnt, ein Fernseher und eine Playstation? Oder sind die da tatsächlich auch so stinknormal ausgestattet? Hä? Sprichst du von einer schlechten Leitung, da bricht die Leitung zusammen. Ich suche mal, was mache ich denn jetzt? Ach ja, genau, ich nehme einfach die Schlussplatte und spiele jetzt schon mal die Schlussplatte, die kann ich ja am Schluss dann nochmal spielen. Wir machen ein bisschen Musik und versuchen die Leitung wieder aufzubauen. Ach ja, und ihr seid natürlich eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und Max Fragen zu stellen. Immerhin ist Max auf dem Balkan und wir sitzen hier im Warmen. Das ist die Instrumentalversion von Kraftfurter Mischwerks Am Wolkenberg, eins meiner Lieblingslieder, das eigentlich die Schlussplatte ist hier seit, ich glaube, 10 Jahren oder so, aber heute auch mal mittendrin passiert. Wird dann natürlich auch wieder die Schlussplatte, weil... ist ein super schönes Lied. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz in Skopje in Mazedonien. Da sitzt der Kollege Max Ulrich, der ist seit einer Woche auf dem Balkan unterwegs und spricht mit Flüchtlingen. Denn über den Balkan, da kommen alle, Max, kommen alle über den Balkan? Kann man das so sagen? Wie viele sind es in Prozent? Das weiß ich nicht, aber ich kann zum Beispiel sagen, die Leute aus Afrika, die man aus dem Fernsehen kennt, die immer mit diesen Schlauchbooten im Mittelmeer kennt, dann die kommen nicht über den Balkan. Also man sieht hier kaum Leute mit schwarzer Hautfarbe auf diesen Flüchtlingsrouten, sondern wirklich über 90% sind Afghanen, Iraker und ganz viele Syrer. Mhm. Ich hatte eben, also bevor die Leitung zusammen oder als die Leitung zusammenbrach, hatte ich gefragt, du erzähltest, dass du mit denen über Videospiele geredet hättest. Und man ist ja doch gefangen in seinen Vorurteilen. Ich jedenfalls bin gefangen in meinen Vorurteilen. Wenn ich an Syrien denke, denke ich als Letztes an ein Zimmer, in dem eine riesige Glotze steht und wo eine Playstation dranhängt. Ja, was haben die geantwortet, als du da mit denen drüber reden wolltest? Ich habe tatsächlich relativ insightmäßig mit einem Jungen über Warcraft geredet und über Counter-Strike. Und ich habe ihn gefragt, ey, welche Version von Counter-Strike spielst du denn? Die neue? Und er hat gesagt, nein, die ganze. Die von 1998. Und er hat gesagt, mein Rechner macht das einfach nicht mit. Sein Rechner ist nämlich auch ungefähr von 1998. Und wenn du irgendwie deinen alten Rechner mal auf den Schrott bringst oder auch richtig zum Recyceln, dann landet der unter Umständen eben bei Emir in Syrien oder Afghanistan. Und der spielt dann damit 15 Jahre alte Computerspiele. Verstehe. Und Musik. Also, ich versuche damit etwas zu entkräften, dieses Vorurteil, die Flüchtlinge wären ja alle reich und hätten alle Smartphones und teure Computer aber das zu Hause. Ist ja, das ist ja auch nur so Gequatsche. Ich meine, die haben alle Smartphones. Ja, dann haben sie halt alle Smartphones. Und was ist dein Problem, du Pfeife? Ja, sie haben tatsächlich Smartphones. Ja, natürlich. Jeder hat Smartphone. Warum sollten Syrer nicht auch ein Smartphone haben? Das ist doch auch wieder nur dieses Smartphone. Das ist ja auch wieder nur dieses so ein wahrscheinlich sogar so eine deutsche Spezialität. Ich weiß nicht, ob das im Ausland auch gemacht wird. Die Idee ist ja zu sagen, der hat ein Smartphone, dann ist der ja gar nicht hilfsbedürftig, dann brauche ich mich ja nicht zu kümmern, dann kann ich ihn ja auch aus dem Land schmeißen. Das ist ja die implizite Argumentationskette, die da drin steckt. Nur sind die Leute, die sowas sagen, zu feige zu sagen, was sie eigentlich meinen, nämlich Ausländer raus. Letztendlich, das ist ja auch eine relativ quatschige Argumentationskette, weil die macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum soll jemand das Land verlassen, nur weil er ein Telefon hat? Ja, nee, das ist halt, die wollen ja was anderes. Die kommen ja hier hin und wollen uns die Arbeitsplätze wecken, was sie tatsächlich tun werden. Davon bin ich beispielsweise fest überzeugt. Also, dass gerade die sogenannten Geringqualifizierten, die werden in ein paar Jahren mit den Neuankömmlingen, die wir hier gerade haben, um Arbeitsplätze konkurrieren. Also ich kann schon verstehen, dass die Leute Angst haben. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie ihre Angst äußern, als sie wäre hier 1933. Das verstehe auch nicht, wie die Flüchtlinge. Ich verstehe auch nicht, also müssen die Flüchtlinge erst im Büßerhemd und barfuß in Deutschland ankommen, damit sie Asyl bekommen. Je nachdem, welchen Kommentarstrang auf Facebook du dir anguckst, sollen sie gar nicht kommen. Wer vor Krieg fliegt, der darf. Geschichte, sagst du. Nee, was es ja immer heißt, so, wer vor Krieg fliegt, der kriegt natürlich Asyl, aber all die anderen nicht. So, und ist halt auch, funktioniert halt so nicht, ne? Weil die kommen halt. So, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, in der Diskussion in der Bundesrepublik auch ein bisschen untergeht. Es wird immer so getan, als wäre das irgendwie so ein, da ist jetzt halt irgendwie das Ventil kaputt und man muss nur ein neues Ventil auf den Hahn schrauben und dann funktioniert das auch, dann kriegen wir das alles wieder abgestellt. Bist du überhaupt noch dran? Scheiße. Es ist ein Monolog. Nein, das will ich, wenn, dann will ich wenigstens das, was ich denke, einem Realitätsabgleich unterziehen. Und zwar idealerweise mit dem Kollegen Ulrich. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Falls wir die Leitung wieder aufgebaut bekommen, könnt ihr gerne unter der Nummer der Fritz-Hotline dem Kollegen Ulrich die eine oder andere Frage stellen. Ah, da bist du wieder. So, wo war ich stehen geblieben? Verdammt nochmal. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich weiß nicht, wann der Faden zu mir abgerissen ist. Vielleicht könntest du das nochmal sagen. Dann war ich weg. Weiß ich auch nicht mehr. Was war denn das Letzte, was ich gesagt habe? Ja, wir hatten irgendwie darüber geredet, dass Flüchtlinge zu Hause vielleicht ihr Smartphone wegschmeißen sollten, damit sie Asyl bekommen in Deutschland, was natürlich Quatsch ist. Das auch nicht, ne? Du hast ja zwischenzeitlich, als die Musik lief, auch gesagt, wie ist denn eigentlich die Situation in Deutschland? Du hast jetzt eine Woche lang nichts mitgekriegt. Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich davon hier wenig mitbekomme. Was sagt denn unsere Politik und was ist so der Tenor der Gesellschaft? Die Politik macht gerade einen Rechtsruck. Das kann man ganz gut, das lässt sich ganz gut beobachten jetzt, nachdem Angela Merkel ja kürzlich gesagt hat, wir schaffen das und es gibt bei Asyl keine Obergrenze. Wir können hier nicht einfach sagen, wir nehmen alle, wir bieten Asyl, aber nur für 10.000. Danach ist dann ihr Innenminister hingegangen und hat erstmal gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal die Grenze zu Österreich, so, wir führen Grenzkontrollen wieder ein. Der Rest der Union scheint gerade, ich sag mal, so ein bisschen, ja, so rechtskonservative Morgenluft zu wittern. Weil die Union hat ja über viele Jahre jetzt das Problem gehabt, dass sie eine Kanzlerin hatten, die eigentlich viel zu weit in der Mitte war, viel zu liberal war für die Kernwerte der Union. Also dieses Für den bayerischen Stammtisch. Das Konservative, ich habe das jetzt extra mal in Anführungszeichen gesetzt, weil konservativ, da müsste man dann vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, was das überhaupt ist und ob so eine Partei wie die Union das sein kann. Es fühlt sich gerade hier in Deutschland so an, wenn man sich so anguckt, was die Politik macht, als würden wir uns langsam aber sicher nach rechts bewegen, weil so eine, ja, es gibt so komische Symbolpolitik passiert. Halt, da wird eine Grenze geschlossen. Dann Markus Söder, dieser Wahnsinnige da aus Bayern, sagt, ja, da müssen wir jetzt auch einen Zaun bauen, wo er dann sogar von seinem Ministerpräsidenten zurückgepfiffen wurde, der normalerweise immer schön in den Rand hält. Also, ja, Verschärfung des Asylrechts wird diskutiert. Das ist eigentlich so das, was politisch passiert. Und bei alledem habe ich das sehr, sehr starke Gefühl, dass die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. sondern dass sie einfach, also weißt du, so hysterisch rumgackern und das tun, was sie immer getan haben. Ja, wir sind jetzt halt die Rechten, wir machen jetzt rechte Gesetze, die Linken schreien alle Grenzen auf und weißt du, so irgendwie scheint jeder auf so eine komische Position zurückzufallen, in die so ein Standardprogramm abspulen, was aber das Problem nicht löst. Und da warst du vorhin abgerissen, das Problem ist ja, und das finde ich, wird in der Bundesrepublik in der Diskussion hier viel zu selten bedacht. Es ist ja nicht so, dass irgendwo ein Wasserhahn kaputt gegangen ist, dann schraubst du einen neuen drauf und dann hört das Wasser auf zu fließen. Sondern erstens, die Leute, die sind jetzt hier. Wir haben damit umzugehen. Und eine Verschärfung des Asylrechts verhindert nicht, dass diese Leute hier sind, weil die sind hier. Hallo? Ja? Ja. Die sind schon hier. So. Und bei dir da unten, die sind schon unterwegs. Die drehen jetzt nicht plötzlich wieder um, nur weil der Innenminister sagt, man müsse weniger Anreize setzen. So ein Schwachsinn muss man sich mal vorstellen. Der glaubt allen Ernstes, es gäbe besondere Anreize, nach Europa zu fliehen und nicht besondere Anreize, aus Syrien zu fliehen. Da gehört schon echt viel Realitätsabstand dazu, um so zu denken. Und das ist halt, was hier so passiert. Aber niemand geht hin und sagt so, wir haben jetzt gerade mal ein Problem, das ist akut und damit gehen wir jetzt um. Denn erstens, wir haben, keine Ahnung, 500.000 Neuankömmlinge im Land, die wir irgendwie unterbringen und versorgen müssen. Und da draußen stehen nochmal 500.000 oder meinetwegen auch 1 Million. Und jetzt überlegen wir uns alle mal, was machen wir mit denen? Stattdessen wird gesagt, wie können wir verhindern, dass noch mehr kommen? Ja, die kommen doch längst, Herr de Maizière. Was glauben Sie denn? Ich finde ja, die Diskussion, das zu verhindern, ist gar nicht mal so verboten. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich nicht hier sein müsste und über diese Flüchtlingsströme berichten müsste. Aber man verhindert das natürlich nicht, indem man den Leuten in Deutschland einfach Essensgutscheine statt Bargeld gibt und irgendwelche Zäune aufstellt, sondern man müsste einfach den Grund beseitigen, warum diese Leute fliehen müssen. Das und ist meine, halt die das Bundeswehr einzige, war in Afghanistan und warum sehe ich jetzt so viele Leute aus Kunduz auf meiner Reise hier? Die Bundeswehr war im Kosovo und aus dem Kosovo fliehen auch unfassbar viele Menschen. Also ich will es jetzt nicht der Bundeswehr in die Schuhe schieben. Ja, aber doch zumindest mal der bundesrepublikanischen Außenpolitik der letzten Jahre, die auf so breiter Linie versagt hat, dass die Menschen nicht zu Hause bleiben, sondern lieber zu uns kommen unter Einsatz ihres Lebens. Und ich meine, den syrischen Bürgerkrieg, den gibt es seit 4, 5 Jahren. Und was hat Deutschland, was hat Europa dazu beigetragen, um das irgendwie zu verhindern? Nix, die haben dabei zugeguckt, wie Assad eine Viertelmillion Leute Peschmerga geliefert, damit da noch weiter Krieg herrscht. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann. Nee, ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann. Aber das ist genau das. Also natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie wir verhindern, dass es immer weitergeht. Aber das ist nicht das Problem jetzt gerade. Das Problem ist gerade ein ganz anderes. Die Leute sind da und der Rest ist auf dem Weg. So. Ja, aber vielleicht auch mal zu dieser Akzeptanz und dieser Diskussion. Ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland einfach viele Leute Angst haben, weil die Menschen, die herkommen, fremd sind, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen. Ich hatte hier in Serbien eine Begegnung an einer Tankstelle. Da hielt ein Bus neben mir mit türkischen Touristen. Und der eine sprach gut Deutsch und kam zu mir und sagte, ey, bist du aus Deutschland? Was machst du hier? Und ich habe gesagt, ja, das und das. Ich berichte über die Flüchtlinge. Und er hat gesagt, ich finde es so komisch. Bei uns in der Türkei, wir sind ein kleineres Land als Deutschland, wir nehmen 1,5 Millionen Flüchtlinge auf und es gibt keine gesellschaftliche Diskussion darüber. Niemand sagt etwas Schlechtes darüber. Niemand. Ja. Es gibt keine Diskussion von wegen, können wir das schaffen? Wie meistern wir das? Wir machen das einfach. Ja. Es wird einfach gemacht und er hat gesagt, es liegt daran, wir sind auch Moslems größtenteils und die Leute, die zu uns kommen, kommen hauptsächlich aus Syrien, das sind unsere Nachbarn, die ticken genauso wie wir. Wir können es verstehen und für uns sind es keine Fremden. Für die Deutschen allerdings sind es Fremde, sind es Moslems, viele glaube ich auch, dass es alles Terroristen sind. Ja. Das ist vielleicht das Problem. Aber der Witz ist ja, sie bleiben ja so lange Fremde, wie wir sie nicht integrieren. Das ist ja auch wie sowas. Jetzt wird so lange, wie wir ihnen sagen, dass sie fremd sind. Ja, genau. Und uns auch sagen, dass sie fremd sind. Das ist ja immer ein Wir und Die. Und das ist auch so, was auch gerade in Deutschland so dieses Integration ist ja wieder mal so ein Thema geworden. Und es wird aber auch wieder von der falschen Seite aus diskutiert. Integration ist ja eine Leistung, die der Integrierende erbringt. Das ist ja keine Leistung, die der zu Integrierende zu erbringen hat. Das kann der ja gar nicht. Wie soll der das denn machen? Ja, der kann sich assimilieren, aber der kann sich nicht integrieren. Das müssen wir schon machen. Und auch das passiert gerade nicht. Stattdessen kasernieren wir gerade wieder. Und das ist echt problematisch. Die neueste Diskussion hier in Deutschland, ist, also es haben jetzt einige, ich glaube, in den Kommunen ist es zum ersten Mal aufgekommen, dass sie Wohnraum beschlagnahmen wollen. Jetzt natürlich nicht, du wohnst in einer Drei-Zimmer-Wohnung, du musst jetzt ein Zimmer räumen, so nicht, sondern es gibt ja sehr viel Wohnraum, der aus Spekulationsgründen und sowas leer steht. Und da haben jetzt die ersten Kommunen angefangen, darüber nachzudenken, ob man das nicht beschlagnahmen könnte und sagt, okay, dann wohnen da jetzt Leute drin. Wenn ihr es nicht vermietet, dann nehmen wir es halt und vermieten es. Ich glaube, ja, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die wollen nach Deutschland, weil sie Sachen gehört haben wie, wir pochen auf Menschenrechte, wir haben Staat. Jeder kann sich dort frei entfalten und frei leben. Es gibt eine gute Bildung, die für alle zugänglich ist. Das sind die Gründe, warum die Leute nach Deutschland kommen und sie wollen Teil dieses Systems sein. Sie haben mir gesagt, wir wollen als erstes die Sprache lernen. Manchen habe ich auch beigebracht, was heißt guten Tag und was heißt Danke und Bitte in einem kurzen Schnelldeutschkurs in irgendeinem Flüchtlingslager. Das ist das, was die meisten Einheimischen nicht zu sagen vermögen, ne? Ja, und ich kann mir aber vorstellen, dass wenn sie dann ankommen in Deutschland und in irgendeinem Flüchtlingslager runterkommen, vor dem vielleicht irgendwelche Leute demonstrieren und Brandflaschen werfen, dass dann ihre Vorstellung von Deutschland als einem Land der Menschenrechte und der Freiheit blitzschnell zerstört ist. Und damit macht man, glaube ich, den Integrationswillen des zu Integrierenden, wie du gesagt hast, ganz schnell kaputt. Was passiert, wenn die alle anfangen, so gut Deutsch zu können, dass sie verstehen, was die Latenznazis auf Facebook hinterlassen? Was glaubst du, was dann passiert? Was dann in diesen Menschen passiert? Also mich würde das noch zusätzlich frustrieren. Und dann kaserniert zu sein und nicht einfach so in der schon vorhandenen Bevölkerung aufzugehen, das kann man ja machen. Ja, das sind ja jetzt nicht, wir sind 80 Millionen Leute. Selbst wenn 8 Millionen kommen, sind es gerade mal 10%. Die gehen unter, wenn du die ordentlich verteilst. Ne? Ja, natürlich. Und solange wir das aber nicht machen, wird das sicherlich auch irgendwann, ich weiß nicht, Pulverfass ist sicher der falsche Begriff, aber das wird irgendwann noch hässlich werden, das denke ich schon. Also du kannst ja nicht tausende und abertausende Menschen ständig in einer Zeltstadt wohnen lassen. Nee, natürlich nicht, vor allen Dingen nicht über den Winter. Also ich bin jetzt auch ganz weit weg, aber ich war vor 2 Wochen in Spandau für Fritz in dieser Flüchtlingsunterkunft in der alten Polizeikaserne, wo halt auch Zelte aufgebaut wurden und wo man mir auch gesagt hat, naja, das ist eine Übergangslösung bis Oktober und dann müssen die Leute woanders unterkommen. Aber naja, diese Zeltstadt ist jetzt meines Wissens nach voll. Wo sollen die Leute jetzt hin? Also. Was du eben sagtest, dass die Lösung, also dass wir verhindern, dass neue Flüchtlinge kommen, indem wir die Verhältnisse dafür sorgen, dass in den Heimatländern die Verhältnisse stabil werden, sicher werden. Ist das auch das, was die Flüchtlinge sagen? Ja, das sagen sie. Ich meine, wir hatten vorhin darüber gesprochen, niemand verlässt gerne sein Heimatland. Und ich habe natürlich gefragt, wollt ihr zurück? Und die Antwort war immer, natürlich wollen wir zurück. Selbstverständlich wollen wir nicht unser Leben in der Fremde verbringen, aber sie sehen es realistisch und sagen, unsere Heimatländer sind sowas von kaputt und wir sehen auch kein Ende des Bürgerkrieges oder des Kampfs der Taliban oder wer auch immer sich gerade da die Köpfe einschlägt. Sie sagen, wir stellen uns darauf ein, leider Gottes 10 oder 15 Jahre nicht nach Hause zu kommen. Und zum Beispiel, wenn ich mit Iyad spreche, der 15 ist, und er sagt, er wird die nächsten 15 Jahre in Deutschland bleiben. Naja, Herrgott, dann ist er die Hälfte seines Lebens im einen Land gewesen und die Hälfte im anderen Land. Wenn du mit 15 aus Stuttgart nach Berlin ziehst und dann bist du 30, dann sagst du natürlich auch, ich bin Berliner. Ja, so, sicher. Weißt du? Also, ich bin Berliner. Kommst du aus Stuttgart? Nein, ich bin Berliner. Aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also, dann sind sie ja auch irgendwie Deutsche natürlich. Und ja, vor allen Dingen, wenn du dann wirklich deinen zweiten Sozialisationsschub irgendwo anders durchlebst, dann ist deine Heimat ist dann auch nur noch irgendwie so ein ferner Traum oder ein fernes. Und wenn die Erinnerung an deine Heimat Krieg und Zerstörung ist, dann machst du dir vielleicht das neue Land eher zu eigen. Aber na klar, im Moment sagen die Leute, wir würden unglaublich gerne zurück. Wir sind hier nicht auf dieser Reise, weil es uns Spaß macht und weil wir mal einen kleinen Wandertag machen wollten, sondern weil wir einfach keine andere Möglichkeit haben. Und wir können in naher Zukunft nicht zurück. Weil es ist ja auch so, viele Leute haben ja auch lange gewartet, haben in diesen Bürgerkriegsländern ausgeharrt und haben irgendwie gehofft, naja, das wird schon bald zu Ende sein. Aber jetzt nach 4, 5 Jahren oder in Afghanistan seit einer halben Ewigkeit, sagen sie sich, nee, das geht nichts vorbei, wir müssen weg, bleibt keine andere Möglichkeit. Wir haben noch einen Anrufer, den machen wir noch, das ist der Bernd. Hallo Bernd. Hallo Holgi, hallo Max. Hallo Bernd. Stell Max eine Frage. Ich kann nur Meinung, ich habe keine Fakten heute. Naja, im Prinzip hat Max meine eine Frage jetzt schon beantwortet. Ich wollte mir eigentlich wissen, ob die Flüchtlinge so eine Art Idee haben von einem Zeithorizont oder ob sie eher unrealistisch sind und sagen, nächstes Jahr gehen wir wieder zurück, weil das nicht so schnell geht. Das ist, glaube ich, allen klar. Ja, und deshalb, aber das hat er ja gerade schon beantwortet, dass die also davon ausgehen, dass es so 10 bis 15 Jahre sind. Ich stelle mal eine ketzerische Frage oder eine ketzerische Überlegung in den Raum. Warum ist das klar, dass das nicht in einem, dass sie nicht in einem Jahr zurück können und ihr Land wieder aufbauen können? Wir wären doch eigentlich, also wir als Westen, wären doch eigentlich in der Lage, dafür zu sorgen, dass das passiert. Wir haben absurd gut ausgestattete Armeen. Wir haben Aufklärungsfluggerät noch und nöcher. Wir müssen doch eigentlich in der Lage sein, sowas wie den IS in wenigen Wochen in irgendein Erdloch zu drängen. Na, das ist warum tun wir das nicht? Weil jeder eine andere Idee davon hat. Ich meine, Russland jetzt wird wahrscheinlich eher Assad unterstützen. Die Türkei unterstützt, glaube ich, eher den IS und bombardiert dafür die Kurden. Und keine Ahnung, die Amerikaner bombardieren alle, die irgendwo im Weg sind. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, also, es wäre eigentlich müsste Europa hingehen und sagen, so, es wird gerade zu einem europäischen Problem, weil die USA, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die USA, nachdem die da unten überall die Demokratie hingebracht haben, jetzt auch die Flüchtlinge in rauen Mengen aufnehmen. Das heißt, die USA, die machen nichts, also die USA tun nichts, die sind weit weg. Putin verfolgt irgendwie seine komischen, ich reite mit nacktem Oberkörper auf einem Bärenpolitik, die irgendwie ich nicht verstehe und mir aber sehr gefährlich vorkommt. Das heißt, Europa müsste jetzt eigentlich hingehen und sagen, so, wir haben hier ein Problem und das steht da draußen und das ist halb Syrien und dann noch ein Teil Afghanistans, die kommen jetzt gerade zu uns, dieses Problem müssen wir irgendwie lösen. Das wäre doch dann eigentlich die Chance für Europa, aktiv zu werden und zu sagen, so, wir bilden jetzt, weil das kann, ich bin vielleicht naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, sich an einen Tisch zu setzen und sagen, so, wir bilden jetzt eine paneuropäische Armee und dann hauen wir als erstes dem IS auf die Mütze, danach schmeißen wir den Assad raus und dann gehen wir nochmal nach Afghanistan und stärken da die Frauen, ne? Weil wenn du die Frauen stärkst, dann funktioniert das hinterher nämlich auch mit der Gesellschaft. Wir fahren jetzt nach Afghanistan, stärken wir da die Frauen und dann machen wir da überall, versuchen wir da irgendwie eine Demokratie zu etablieren und wenn es sein muss, verteidigen wir die halt die nächsten 30 Jahre mit Waffengewalt. Am Hindukusch. Genau. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht machen, ehrlich gesagt. Wir können es ja gar nicht. Erstens würdest du in Europa niemals eine Koalition zusammenkriegen, auf jeden Fall nicht mit den Engländern zum Beispiel, weil ich meine, der verlängerte Arm der Amerikaner, das macht überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn man jetzt sowas machen würde und sagt, man macht jetzt sozusagen alle platt, die da sind, wen setzt man dann an die Macht? Im Endeffekt hast du nachher... Die Frauen. Das kann man ganz einfach machen. Das ist natürlich ist das in der Gesellschaft, die von Männern dominiert wird und in einem Politikbetrieb, der von Männern erschaffen wurde und dominiert wird, ein Kulturschock sondergleichen. Aber ich garantiere dir, fahr dahin, setz die Frauen an die Macht und lass die Frauen die Demokratie da aufbauen, dann funktioniert das. Dafür wette ich meinen Arsch drauf. Ich glaube ehrlich, bevor du die Frauen da an die Macht bringen kannst, müsstest du sämtliche Männer in ihrem Stamm oder Clan oder sowas Kulturschock. Erschießen. Nee, erschießen nicht, eins auf die Mütze geben. Wir sagen, ja, du hast jetzt lange genug Scheiße gebaut, guck dir mal an, wie Kunduz aussieht, das hast du verkackt, jetzt lass mal deine Frau dran. Und es gibt ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt alle irgendwie Burka tragend am Herd stehen und den ganzen Tag Couscous rühren und nicht rauskommen oder so, sondern da gibt es ja durchaus auch, es gibt Frauenbewegungen in diesen Ländern, es gibt intellektuelle Frauen in diesen Ländern, also da gibt es schon Frauen, die bereit sind und willens sind, Politik zu machen, aber die sind natürlich viel zu wenige, um sich gegen die Männer durchzusetzen. Also selbst in Saudi-Arabien gibt es eine Frauenbewegung. Ja, die dann versuchen, Auto zu fahren und dafür dann irgendwie ins Gefängnis kommen. Das ist ein dickes Brett. Guck mal, wie lange die Grünen gebraucht haben, bis Angela Merkel die Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Politik dauert lange. Womit ich mich jetzt gerade selbst widerlege, ne? Wenn ich sage, es kann ja nicht so schwer sein, sich mal eben sagen. Ich bin doch einfach nur naiv. Das würde ja dann für die Leute, die jetzt gerade nach Deutschland kommen, tatsächlich bedeuten, dass sie 20, 30, 40 Jahre brauchen, bis ihre Länder von uns mit deiner interessanten Idee befriedet wurden, bis da die Frauen an der Macht sind. Ich glaube, das Befrieden geht relativ schnell. Wenn wir uns darauf einigen, eine wirklich schlagkräftige Armee, ein robustes Mandat einzunehmen, also eine wirklich schlagkräftige Armee dahin zu schicken, ich glaube nicht, dass das länger als ein paar Monate dauert, da zumindest Ruhe reinzubringen. Den strukturellen Aufbau. Natürlich würde das Krieg bedeuten. Ja. Aber was willst du denn machen? Also willst du lieber Frontex bewaffnen und sagen, ja, erschieß jeden, der übers Mittelmeer kommt? Das kriegst du ja auch nicht. Was willst du denn machen? Ich habe darauf keine Antwort. ich habe nur ein Problem damit, dass man Krieg mit Krieg löst. Weil ich glaube, dass das auch nicht logisch ist. Aber ja, Krieg ist ja immer das letzte Mittel der Diplomatie, habe ich mal irgendwie im Geschichtsunterricht gelernt. Ja, und Diplomatie mit irgendwelchen untervögelten IS-Terroristen. Genau, mit irgendwelchen untervögelten IS-Heinzis, die jedem den Kopf absägen, der einen falschen Ton sagt, das kannst du vergessen, da ist Diplomatie, geht da nicht. Das ist ja mein Problem. Ja. Also ich wäre ja froh, wenn mir jemand eine andere Lösung sagen würde, aber ich sehe keine andere Lösung, als dahin zu fahren, denen eins auf die Mütze zu geben und dann zu sagen, so Mädels, ihr baut jetzt die zivilen Strukturen wieder auf. Wir helfen euch mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Jetzt agitieren wir hier rum, ne? total. Aber vielleicht hat es ja zur Folge, dass irgendjemand sagt, nein, es gibt eine viel sinnvollere Lösung, man kann es so und so und so machen. Wäre ja auch mal, weil ich zermartere mir da seit Monaten eigentlich den Kopf drüber. Wie kriegt man das denn eigentlich in den Griff? Weil Max sagte ja eben schon, man muss natürlich darüber nachdenken, wie wir verhindern, dass immer weiter Flüchtlinge kommen, weil irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Irgendwann sind wir halt auch an unserem Ende. Da fand ich das eine Zitat ganz entlarvend eigentlich von irgendeinem CDU-Heini, der gesagt hat, naja, wir können ja nicht alle aufnehmen, ja, wie immer, weil da gibt's ja 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt, denen schlechter geht als uns. Die wollen alle hier hin. Wenn die jetzt alle kommen, also erstmal ist es natürlich relativ realitätsfremd, aber andererseits, natürlich, und ehrlich gesagt hatte ich erst damit gerechnet, dass es erst so in 30 oder 40 Jahren losgeht, aber der Grund für alles eigentlich ist natürlich Ungleichheit und Gier. Ja. Und solange die Ungleichheit in der Welt so weitergeht, dann werden weiterhin Flüchtlinge an unsere Tür klopfen. Und ob es dann wegen eines Krieges ist oder weil die Leute einfach verhungern oder verdursten, ist völlig egal. Und einen Zaun zu bauen, bringt nichts. Ein Parameter haben wir noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist der Parameter, der höchst sehr wahrscheinlich auch zum Bürgerkrieg in Syrien überhaupt erst geführt hat. Und das ist der Klimawandel. Syrien hat vor Beginn des Bürgerkrieges 4 oder 5 Jahre eine so extreme Dürre gehabt, dass denen 80% der Viehbestände weggestorben sind. Da sind schlagartig über diese Dürre 1 Million Bauernfamilien ihrer Existenzgrundlage beraubt worden und sind in die Städte geströmt. Und das ist dann explodiert. Ansonsten hätte Assad einfach da unten ganz normal weiterregiert. Was passiert denn eigentlich, wenn halb Bangladesch überschwemmt bleibt? Ja, da können wir jetzt hier bloß in Anführungszeichen froh sein, dass Bangladesch noch ein ganzes Stückchen weiter weg ist. Ja. Ja, aber das wird, denke ich, so weitergehen. Und da hilft es im Endeffekt nur, wenn man es schafft, die Welt insgesamt etwas gerechter zu organisieren. Das heißt, dass wir in Europa nicht auf Kosten der anderen leben. Das funktioniert, ich glaube, dass das eine naive Idee ist, weil der Zug ist abgefahren. Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt sagen, ach, wir geben jetzt, also ich überspitze, wir geben jetzt einfach mal jeder, wir geben jetzt mal 30% unseres Vermögens, das geben wir jetzt mal, wem? Nach Syrien. So, dann hört Assad ja nicht auf, sein eigenes Volk abzuschlachten. Der macht dann ja trotzdem weiter und die Kohle versickert irgendwo. Das ist ja das Problem. Einfach mal Geld bezahlen, ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Naja, es geht nicht unbedingt um Geld. Ja, es geht einfach darum, dass wir als reiches Europa im Prinzip die Arbeitskraft anderer Länder ausbeuten. Von China bis irgendwo anders hin, überall wo es billig ist, werden die Waren produziert, die dann zu uns kommen. Wenn dort einfach die Löhne steigen würden, dass die Leute besser leben könnten, würde gleichzeitig hier in unserem Land die Wirtschaft sinken, aber es würde sich eher nivellieren. Und damit würden die Wanderungsbewegungen... Zumindest würden sie sich besser verteilen, weil es anderswo auch komfortabel ist. Genau. Guter Punkt. Wir müssen Nachrichten machen. Ich überziehe hier gerade schon wie Hulle. Bernd, vielen Dank. Kein Problem. Und vielen Dank für den Erkenntnisgewinn. Jo. Ciao, ciao. Tschüss. Max, tschüss. Bleib dran, ja? Ich bleib dran. Okay. Fritz. Blue. Endspurt, der Blue Moon über den Balkan beziehungsweise zu den Flüchtlingen oder wie auch immer. Max Ulrich ist auf dem Balkan unterwegs gewesen, eine Woche lang, sitzt gerade in Skopje, ist per Leitung hier reingeschaltet. Bist du überhaupt noch da? Zumindest höre ich Geräusche. Ja, ich bin da. Ah, wundervoll. Ich hatte ja eben, habe ich mich ja zu dieser wunderbar steilen These verstiegen, eine Lösung könnte sein, also um hinten den Hahn zuzudrehen, wir bilden eine europäische Armee, fahren dahin, wo es Probleme gibt, also im Moment würden mir spontan einfallen ISIS, Assad, Taliban, hauen denen so lange auf die Mütze, bis sie keinen Widerstand mehr leisten und dann übergeben wir den Frauen den Wiederaufbau des Landes oder der Länder. Soweit, jetzt ist er weg. Soweit meine Theorie und jetzt wollte ich eigentlich Max fragen, was sagen denn eigentlich die Flüchtlinge mit denen, da bist du noch, was sagen eigentlich die Flüchtlinge mit denen? Ich bin noch da. Achso, du hast die ganze Zeit gehört, zwischendurch war das Signal weg, darum entschuldige. Hast du mit den Flüchtlingen auch darüber geredet, was muss eigentlich passieren? So, da warst du wieder weg. Da bin ich wieder. So, hast du meine Frage noch gehört? Ja. Okay. Also, sag sie aber trotzdem nochmal, weil ich habe sie nur halb gehört. Auf ich hatte ja eben gesagt, also meine Idee war ja, also die einzige Lösung, die ich sehe, tatsächlich, europäische Armee, ISIS, Assad, Taliban ausschalten, dann den Frauen den Wiederaufbau des Landes überlassen. Beziehungsweise die Macht über den Wiederaufbau des Landes. Ist meine Idee, Holgis Idee. Was ist die Idee der Flüchtlinge? Haben die auch eine Antwort auf die Frage? Hast du die überhaupt gestellt? Nein, die habe ich ehrlich gesagt nicht gestellt, weil sie mir unrealistisch vorkamen, mit den Flüchtlingen darüber zu diskutieren, wie man die Welt verändern kann, weil sie in einer Situation sind, offen gestanden, in der sie eher daran denken, wie der nächste Tag wird, wie die nächste Woche wird, wie die nächsten Jahre werden. Und ich hatte ja schon gesagt, sie rechnen eher damit, in den nächsten 10, 15 Jahren wieder zurückzukommen erst und vorher nicht. Und deswegen habe ich mit ihnen offen gestanden nicht darüber geredet, wie man ihre Länder besser machen kann, weil ich das Gefühl hatte, das ist im Moment der falsche Zeitpunkt. Das heißt, die Diskussion, die wir die letzten 10 Minuten hatten, ist eigentlich auch wieder so eine Luxusdiskussion, die man sich leisten kann, wenn man im Warmen sitzt, wie wir es tun. Ich würde nicht sagen, dass es eine Luxusdiskussion ist. Ich würde sagen, man muss immer darüber reden, wie man die Welt besser, gerechter und mit weniger Kriegen machen kann. Aber es ist eine Diskussion, die hier bei den Flüchtlingen tatsächlich noch nicht geführt wird. Hoffentlich werden sie, wenn sie in Deutschland angekommen sind und dann hoffentlich auch endlich mal im Warmen sitzen können, sich darüber Gedanken machen können. Wenn du zu den Flüchtlingen gehst, was diskutieren die, wenn du sie nicht fragst? Also worüber reden die, wenn du keine Antworten von ihnen willst? Dann reden sie Arabisch. Okay. Verdammt, also eine Unverschämtheit. Soll ich darauf antworten? Nein, stimmt, ja, hätte, stimmt, ja, stimmt. Hätte, ja, ja. Ja, das fiel mir dann hinten raus auch auf. Wir haben noch einen Anrufer, das ist der Johannes. Hallo Johannes. Guten Abend. Johannes, das ist Max, stell ihm eine Frage. Ja, meine Frage wäre so ähnlich gewesen. Hast du die zufälligerweise gerade abgelesen? Nee. Nach dem Motto, wie verhält sich die Bevölkerung, beziehungsweise was sagen die Flüchtlinge, wie die Stimmung der Bevölkerung ist? Also in der Heimatbevölkerung meinst du? In der Heimatbevölkerung, ja. Vor allen Dingen von denen, die da bleiben. Die Frage kommt auch daher, dass es vor einer Weile ein Reddit gab von einem syrischen Flüchtling, der darüber berichtet hat, ja, wie ist es in meinem Land, wieso bin ich geflohen, wie kriege ich mit, ist der Zustand derzeit bei mir zu Hause? Und er hat zum Beispiel geschrieben, dass in Syrien, den Teil, der in der IS gerade beherrscht, die Bevölkerung entweder flieht oder die da bleiben, ziemlich hinter dem IS stehen oder zumindest keinen offenen Aufstand üben, weil eben die Infrastruktur und wie Elektrizität und Wasser dort, wo IS herrscht, derzeit noch am besten in ganz Syrien ist. Also das ist auch so eine Frage, wenn man da jetzt mit der Armee reingeht, sorgt man im Zweifelsfall vielleicht nur dafür, dass die Bevölkerung, die noch so halbwegs dazwischen steht, sich im Zweifelsfall auch bloß radikalisiert. Mhm. Ja, natürlich ist es auch das, was mir erzählt wurde. Also wie gesagt, am Anfang hatte ich mal erzählt, dass Joseph gesagt hat, eine Freundin zu finden in Syrien ist schwierig, weil du nicht weißt, ob ihr Vater beim IS ist und der dir dann unter Umständen den Kopf abschneidet. Es ist so, dass die Bevölkerung da natürlich gespalten ist, sonst würde es keinen Bürgerkrieg geben. Und deswegen, klar, die haben auch teilweise Angst vor ihren eigenen Nachbarn. Die sind nicht alle Syrer sind gleich in ihren politischen Einstellungen. Und ich glaube, zum Beispiel in Afghanistan gibt es einfach extrem viele Extremisten. Das ist, glaube ich, überall auf der Welt so, weil es den Leuten an Bildung mangelt. Ja. Man hat in vielen dieser Länder einen unglaublichen großen Anteil von jungen Männern ohne Bildung. Und das ist immer eine gefährliche Mischung, weil die Leute dann nichts mit sich anzufangen wissen und sich dann eine Waffe nehmen und versuchen, Gott zu spielen. Und das ist so in Syrien, das ist so in Afghanistan, im Irak, ich glaube, überall. Überall, wo es Bürgerkriege gibt, ist das der Grund. Da muss ich ja fast böse noch anhängen, das ist in Dresden ähnlich. Da manifestiert sich der Bildungsnotstand. Da manifestiert sich der Bildungsnotstand nur anders. Was du sagtest, du sagtest ja gerade, also meine Idee, wir fahren dahin, hauen denen auf die Mütze, damit radikalisieren wir möglicherweise die orientierungslose Restbevölkerung. Hast du eine andere Lösungsidee? Naja, also ich würde bloß sagen, was haben wir gelernt? Afghanistan oder generell der ganze Nahe Osten, wo schon lange Bomben reingeworfen werden und Soldaten reingeführt werden, immer wenn dort dann in Anführungsstrichen die Besatzungsmächte oder auch lassen wir die Anführungsstriche weg sind, radikalisiert sich das nach kurzer Zeit wieder. Und ich bin fast der Meinung, dass es sowas, das muss man wirklich wahrscheinlich lange aussetzen und dann eher zeigen, hier, wir haben eine offene Kultur, wir haben eine Kultur, wo die Leute gleichberechtigt sind und dann einfach wirklich einen kulturellen Wandel auf breiten Teilen der Bevölkerung und das wird bloß mit Generationswechseln stattfinden. Also sollte man da lieber in Abschnitten von wirklich mehreren Generationen denken und denen müsste man halt wirklich eher vorleben, hier, das ist Freiheit, so funktioniert, so ist Gleichberechtigung, es kann zum Vorteil von euch allen sein und nicht Bomben zu werfen, weil selbst wenn das irgendein unpolitischer Nachbar ist, wenn sein Nachbarhaus explodiert, weil sie dort irgendeinen angeblichen Terroristen oder sei es echte Terroristen in die Luft gesprengt haben samt seiner Familie, dann wird er das nicht mehr mit rosa-roter Brille sehen, sondern wird er sagen, na, die werfen Bomben auf uns, das sind Arschlöcher und der wird sich dann radikalisieren. Also macht man dann eher die ganze Nachbarschaft und sorgt dafür, dass die sich radikalisieren. Das heißt, wir sollten es aussitzen, den Bürgerkrieg in Syrien, einfach sagen, okay, kommt Syrer, kommt einfach nach Europa, euch paar Millionen Nasen, die kriegen wir noch untergebracht. Weniger aussetzen, das wird auch nicht funktionieren. Also dann bleibt ja wirklich bloß noch das radikale, also der radikale Rest dort, sondern man sollte ausnutzen, dass er mitunter, je nach Gebiet in dieser Umgebung, nicht alle der Familie flüchten, die dann noch Kontakt nach Hause halten und man dann eher den Flüchtlingen vorlebt, so kann es unten nicht funktionieren. Dass da ein gewisser kultureller Austausch sich etabliert. Also es werden ja gerade viele Verbindungen von hier zum Nahen Osten aufgebaut, eben dadurch, dass teilweise nur die Familien flüchten oder dann in der Großfamilie noch Kontakt herrscht und dass man sagt, na hier, so funktioniert es besser, tragt mal mehr oder weniger unsere Kultur, zumindest Ansätze davon, in den Nahen Osten. Ja. Und das dann wirklich langfristig, aber ich glaube, mit Waffengewalt ist da nichts zu machen. Weil im Zweifelsfall auch ein Terrorist, der setzt sich halt einen anderen Hut auf und ist als Terrorist nicht mehr zu erkennen. Und wenn er dann zu einer Waffe greift, ist das, was er macht, immer noch große Scheiße. Also das ist ja so ein asymmetrischer Krieg. Ja. Johannes, danke. Danke, Holgi. Und ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Und danke. Auch tschüss, Max. Bist du noch da, Max? Eigentlich müsste Max noch da sein, danke, weil wir Musik hören. Ah, okay, die Leitung. Ja, du hast eine fiese Verzögerung auf der Leitung. Ich bin noch da. Fiese Verzögerung, dann war er weg. Ich hatte noch eine Ausstiegsfrage. Das ist doch unfair. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bist du wieder da. Wunderbar. Ich hätte jetzt noch die Ausstiegsfrage, denn unsere Sendung ist zu Ende. Der André Langenfeld steht schon draußen und würde gerne gleich Platten auflegen. Was nimmst du mit von deiner Reise? Was ist die große Erfahrung oder die Erfahrungen, die du gemacht hast und die du nicht vergessen wirst? Anders gefragt, was hast du fürs Leben gelernt? Ich habe neue Facebook-Freunde aus Syrien, Afghanistan Und ich nehme mit, dass das genau so eine Jungs sind wie ich auch. Also, dass die über die gleichen Sachen reden, dass sie die gleichen Hobbys und Interessen haben und dass sie genauso wie ich auch ein Recht darauf haben, finde ich, ein freies Leben zu haben. Ich kann, wenn ich will, kann ich mich in einen Flieger setzen und nach Barcelona fliegen ohne einen Pass. Ich kann nach Warschau fahren. Ich muss meinen Ausweis an den europäischen Grenzen nicht zeigen. Und das, finde ich, steht diesen Jungs genauso zu. Und das ist das, was ich mitnehme. Und natürlich nehme ich auch so ein bisschen so ein Kloß im Hals mit. Ich hatte jetzt so viel zu tun in den letzten Tagen. Ich hatte noch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, was mir alles so passiert ist und was ich für Geschichten erfahren habe. Aber ich habe bisher niemanden in Deutschland gekannt, dessen Freundin von einer Rakete getötet wurde oder dessen Eltern vom IS umgebracht werden. Und jetzt kenne ich Leute mit dem Gesicht und mit dem Namen dazu und habe mich lange mit ihnen unterhalten. Und das beschäftigt mich, glaube ich, noch die nächsten Tage, wenn ich dann wieder in Deutschland bin und wieder höre, dass irgendwo Zäune gebaut werden sollen an der Grenze zu Österreich. Ich glaube, dann werden mir genau immer diese Jungs in den Kopf schießen und dann werde ich das alles ein bisschen anders wahrnehmen. Max Ulrich ist in der Realität angekommen und die Realität, in der er angekommen ist, die ist auf dem Balkan und da war Max eine Woche lang unterwegs. Morgen geht's zurück nach Deutschland. Ich wünsche dir eine gute Heimreise und danke, dass du im Blue Moon dabei warst. Ja, vielen Dank und ich entschuldige mich für die leichten technischen Probleme am Schluss. Ich fand das ziemlich super. Also, Man merkt ja dann auch, dass ich irgendwo weit weg bin. Ne? Ja, eben, das ist ja Authentizität. Wir haben ja extra wegen der Authentizität haben wir das extra kaputt gemacht. So, ja. Das war's. Eine gute Nacht und gute Heimreise. Und das war's auch für mich. Das war der Blue Moon für heute. Nächste Woche fällt der Blue Moon aus, weil wir da den New Music Award übertragen. Hinter mir steht schon André Langenfeld und legt schon die Platten auf, die er die ganze Nacht drehen wird, damit ihr tanzen könnt. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Und wenn ich nicht vergessen hätte, was das Thema dann ist, dann würde ich es euch jetzt sogar sagen. Ich bin Holger Klein und wünsche euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Fritz. Und das hört man.